mit der Einrichtung eines Ausbildungswesens, mit dem Institut Obertitel Allgemeine Volksbildung, mit der Verpflichtung seiner Bürger auf die Teilnahme an Einrichtungen, in denen Kenntnisse, theoretische Bildung vermittelt werden, stellt der demokratische Staat klar, dass Wissensvermittlung nach Form und Inhalt und Umfang keine Privatsache seiner Bürger, sondern eine gesellschaftliche Angelegenheit ist. Das heißt, er stellt klar, dass seine Gesellschaft und er ein Volk braucht, das mit Wissen ausgestattet ist. Bevor er sich in der Welt der praktischen Berufsausübung, in den diversen Berufen also, nützlich machen kann, muss das junge Volk entsprechend qualifiziert sein. Es muss an sich Kenntnisse, Fertigkeiten herausgebildet haben, die es in Stand setzen, jenen Anforderungen, die zunächst mal getrennt und unabhängig vom staatlich eingerichteten Ausbildungswesen existieren, gerecht zu werden. Diese Anforderungen gibt es in Form von Berufen, in denen erstens festgelegt ist, was im demokratischen Staat erstens einer können muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Zweitens, wie viel diese Könnerschaft wert ist, wie viel Geld also einer für den Lebensunterhalt zur Verfügung hat, das er einstreicht in Form der Ausübung dieses oder jenes Berufs. Wobei drittens auch schon feststeht, dass ein sehr hoher gesellschaftlicher Bedarf nach Berufsausübern besteht, die für viel Leistung und wenig Geld da zu sein haben, und ein eher geringerer Bedarf an Leuten, bei denen das Verhältnis umgekehrt ist. Ein Ausbildungswesen ist eingerichtet mit dem Prinzip Bildung für jedermann auf der einen Seite, damit man sich nützlich machen kann. Eine komplette Berufshierarchie gibt es auf der anderen Seite, in der festgelegt ist, wie man sich nützlich zu machen hat und was man davon hat. Das verweist auf die gesellschaftliche Zweckbestimmung, der dieses Ausbildungswesen unterworfen ist. Auf den gesellschaftlichen Charakter, auf den Zweck der Qualifikation, die in ihm erworben wird. Es wird in ihr, in der Ausbildung, ermittelt, wer an welchem Fleck in die bürgerliche Berufswelt hineinkommt. In ihr findet die Sortierung des Volkes auf die verschiedenen Etagen der Berufshierarchie, die es gibt, statt. Dieses Ermittlungsverfahren, das in der Ausbildung passiert, geht dabei nicht so vonstatten, dass an den Individuen, die in ihm teilnehmen, irgendwelche Unterschiedenheiten festgestellt im Sinne von gesichtet werden. Es geht nicht um die Konstatierung der Voraussetzungen, die dieser oder jener bildungsmäßig mitbringt, sondern der Ausbildungsbetrieb ist eine Einrichtung, in der die Unterscheidung, die stattfinden soll, über die Herstellung von Unterschieden an den Leuten, die in ihm teilnehmen, bewerkstelligt wird. Unterschiedslos werden in Schulen und den weiterführenden Ausbildungsstätten, die der Staat einrichtet, alle dort Ansässigen mit Wissen konfrontiert, haben das Wissen sich anzueignen und unter Beweis zu stellen, wie sehr sie im Vergleich zu anderen das gekonnt haben. Hierzu gibt es Prüfungen, in denen diese Leistungsbefähigung ermittelt, in Noten testiert wird und zusammengefasst als Zeugnis festgehalten wird über die Leistungsfähigkeit des Probanden. Dieser Leistungsbefund, der da ermittelt wird, gilt als Urteil über die Tauglichkeit, über die Befähigung des Probanden schlechthin. Er entscheidet darüber, ob einer aus dem weiteren Durchgang durch die Stufen der Wissensvermittlung rausfliegt oder nicht, ob er eine Ausbildung verdient hat, die 15, manchmal 20 Jahre oder noch länger dauert, oder ob es mit 10 Jahren vorbei ist. Wissensvermittlung nach dem Prinzip dieser negativen Auslese ist identisch, so ist das eingerichtet, mit der Verteilung von Lebenschancen an einem Abgangszeugnis aus der Schule, genauso wie an einem Diplom, was man an der Universität erwirbt. Hat einer die gesellschaftlich anerkannte Auskunft darüber, was an Fähigkeiten in ihm steckt und wozu er infolgedessen befähigt ist. Das heißt praktisch, was aus ihm werden kann. Dass ausgerechnet das verfügbare gesellschaftliche Wissen, und zwar unterschiedslos, rationelle Bestandteile der Naturwissenschaft, genauso wie alle Ideologie, die es gibt, das Mittel ist, für den Ausschluss der meisten von einem weiteren Erwerb von Wissen zu sorgen, ist die Form, in der die kapitalistische Gesellschaft an das Wissen herankommt, das sie braucht. Das heißt für einen überwiegenden Teil der Gesellschaftsmitglieder praktisch, dass neben einem satten Bodensatz von Analphabeten, der ja bekanntermaßen rumläuft, der Bildungsschatz einer Kulturnation darin besteht, dass die meisten über die Kulturtechniken verfügen, die es braucht, um einigermaßen unauffällig durchs Leben zu kommen. Andererseits, insofern die Verteilung auf die berufliche Hierarchie über die Aneignung von Wissen läuft, von allen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft verlangt wird, an sich die Wissens- und Willensvoraussetzungen herzustellen für ihre spätere Benutzung, hat diese Form der Auslese den schönen Nebeneffekt, dass sie hinsichtlich ihrer Ergebnisse von den Betroffenen und überhaupt von jedermann als enorm gerecht empfunden wird. Zwar ist hinten und vorne kein Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass die Spitzen der Elite, etwa der Politik, hinsichtlich ihrer Richtlinienkompetenz zum gewaltsamen Zuschlagen besondere Bildungsgüter bräuchten als sachliche Voraussetzung ihrer Amtsausübung. Ebenso wenig ist nicht abzusehen, inwiefern das Jahresgehalt eines Industriemanagers aus einem Studium von ein paar Semester Betriebswirtschaft beziehungsweise der Qualifikation, die man dabei erwirbt, entspringen können soll. Und überhaupt ist der Qualifikation, der staatlich bescheinigte Ausweis einer Befähigung, selbst bloß die Voraussetzung, keinesfalls jedoch die Garantie eines einkommenswirksamen Einsatzes. Der hängt davon ab, ob die Brauchbarkeit einen Anwender, eine Nachfrage findet. Aber unausrottbar hält sich in der demokratischen Gesellschaft der Erzschwindel letztlich und im Endergebnis lande jeder auf dem Platz, auf den er gehört. Grundlage dieses Schwindels ist, dass der Staat jedermann ganz vorurteilslos, ohne Ansehen von Person, Rasse, Herkunft und so weiter, darauf verpflichtet, den Erwerb von Wissen, sein schulisches und weiter ausbildungsmäßiges Qualifikationsangebot, erstens als Mittel des praktischen Fortkommens zu nehmen und tatsächlich so zu tun, als hinge vom Lernen selbst, vom Erwerb der staatlich beglaubigten Qualifizierungszeugnisse alles ab. Sodass sie zweitens die Teilnehmer im Ausbildungswesen den an ihnen angestrengten Vergleich, wie weit sie es im Unterschied zu anderen geschafft haben, tatsächlich als Auskunft über ihre höchst eigene Befähigung, über ihre Qualifiziertheit und Tüchtigkeit nehmen und sich überhaupt nicht mehr groß wundern, dass sie es mit ihrer Qualifikation namens Hauptschulabschluss eben nur bis in die unteren Etagen der Berufshierarchie hineinbringen. Umgekehrt sich über die, die es dann weitergebracht haben, die Auffassung breit macht, die hätten das, ihren Erfolg, ihrer höchst spezifischen persönlichen Geeignetheit zu verdanken. Entsprechend ist bei denen, die Abitur haben, die Einbildung weit verbreitet. Daran würde sich eine ihnen zukommende Sonderqualifizierung bewahrheiten. Und die wäre schon ungefähr dasselbe wie die Berechtigung, später mit etwas weniger Aufwand und etwas mehr Ertrag durchs Leben zu kommen. Dass die moderne demokratische Gesellschaft Wissen braucht, ist im staatlichen Ausbildungswesen mithin erstens so eingerichtet, dass jeder anhand seiner unter Beweis gestellten Befähigung die Voraussetzung erwirbt, sich dort nützlich machen zu können, wo an der Benutzung seiner Fähigkeit ein Interesse existiert. Erworbene Qualifikation ist die Voraussetzung, sich für einen gesellschaftlichen Bedarf, für einen angemeldeten Zweck nützlich machen zu können, der sich zweitens, und das lässt sich auch dem Ausbildungswesen entnehmen, aus dem Inhalt der stattfindenden und stattgefundenen Qualifizierung nicht ableitet. Fragt sich, um welche Zwecke es sich im Fall der Wissenschaften handelt, wofür einer geeignet ist, der studiert. Als erstes die Naturwissenschaften, die in einer Gesellschaft, die sich ja selbst moderne Industriegesellschaft nennt, ohne Zweifel gebraucht werden. Naturwissenschaft zielt auf praktische Benutzung der Natur. Sie legt offen, welchen Gesetzen Naturgegenstände unterliegen und damit auch, wie sie beeinflusst und benutzt werden können. Die systematische Erforschung dieses naturwissenschaftlichen Wissens zum Zweck der praktischen Anwendung erfolgt in der Technologie, in der Technikwissenschaft, in der in Sachen technischer Machbarkeit, Realisierbarkeit von Lösungen, die aus Aufgaben aus der Welt der Praxis, damit meine ich dort, wo Mittel allerhand produziert werden, erwachsen und für die alles Nötige ausgedacht wird. Naturwissenschaft und Technologie sind so die ideelle Vorwegnahme der wirklichen Produktion, in der die Nutzbarmachung der Natur tatsächlich ausgeführt, praktisch betrieben wird. In dieser objektiven Funktion weisen sie hierzulande in der Demokratie die Besonderheit auf, als separate als eigenständige Abteilung gesellschaftlicher Arbeit, getrennt von der materiellen Produktion, organisiert zu sein. Eine Trennung, die sich nicht aus dem bloßen Unterschied zwischen Kopf- und Handarbeit, zwischen dem Entwerfen, dem Konzipieren einer Maschine und dem Dranstehen an derselben erklärt, sondern die ihrerseits unmittelbar Aufschluss gibt über den Nutzen der Naturwissenschaft in der kapitalistischen Gesellschaft. Hierzu drei Punkte. Erstens dient naturwissenschaftliches Wissen als Mittel des Geschäfts von Kapitalisten. Die führen Konkurrenz mit dem Preis der produzierten Waren und wissen ihren Erfolg in dieser Konkurrenz abhängig von der Verfügung über kostensenkende Techniken und Verfahren, die es erlauben, die Arbeit produktiver zu machen. Zum Prinzip kapitalistischen Produzierens gehört die beständige Umwälzung der Produktionsverfahren, der Produktionsmittel, eine beständige, vom Konkurrenzkampf diktierte Unzufriedenheit mit dem Produktionsprozess, den man sich eingerichtet hat, eine Unzufriedenheit, die um der besseren Verwertung vorgeschossenen Kapitals willen über den bloßen Gebrauchswertstandpunkt einer Maschine, die ja gut funktioniert, ewig hinaus ist, die beständig auf Mittel sind, mit denen die Produktivität gesteigert werden kann, um gegen die Konkurrenz, die dasselbe macht, einen schlagenden Vorsprung zu erzielen. Zweitens, die Erarbeitung dieses hierfür nötigen Wissens ist selbst kein Geschäft, sondern kostet. Und gerade weil das geschäftsmäßige Interesse eines an der lohnenden Verfügung über technisches Wissen ist, als Waffe der Konkurrenz wird Technik verlangt, andererseits aber eine exklusive Nutzung von Wissen, das liegt eben in der Allgemeinheit eines Gedankens, einer Einsicht begründet, wenn sie einmal gewonnen ist, ist sie populär. Ebenso sehr ein Widerspruch ist, also diese Exklusivität eines Gedankens, die Monopolisierung, wie auf der anderen Seite die Garantie eines Konkurrenzerfolgs fraglich ist, wenn man Kosten für die Erarbeitung dieses Wissens aufwendet, weil dem so ist, paart sich bei den kapitalistischen Anwendern des naturwissenschaftlichen Wissens ihr Interesse an ihm mit einem praktischen Desinteresse an seiner Herstellung. Aus diesem Grund organisiert der Staat, der an der Förderung des Privatreichtums sehr interessiert ist, getrennt von der materiellen Produktion Stätten der naturwissenschaftlichen Forschung und Lehre. Die begründen die Freiheit der Naturwissenschaft, diese sorgt für schrankenlose, weil eben nicht an das Vorliegen bestimmter Interessen geknüpfte Naturerkenntnis und sorgt so erstens für die prinzipielle Nutzbarkeit richtigen Wissens, was zweitens sogleich damit identisch ist, dass das Wissen auch für die Zwecke genutzt wird, für die es nützlich zu sein hat. Drittens, hier tritt als weiter enorm wichtiger Interessent und Nutznießer von Naturwissenschaft und Technologie der Staat selbst auf, der in Form seiner Forschungspolitik Sonderforschungsbereiche einrichtet, Industrieforschung finanziert und über die gezielte Vergabe von Sach- und Personalmitteln dafür sorgt, dass auch auf dem Feld der Forschung eine ihm nützliche Konkurrenz die Erfolge beschert. Bei ihm wichtigen nationalen Angelegenheiten wie Energieversorgung, Kommunikationswesen, Hightech überhaupt, baut er die technologische Basis seiner Wirtschaft ohnehin gleich gezielt als Waffe im internationalen Maßstab der Konkurrenz aus. Und insbesondere stiehlt er an den Ergebnissen naturwissenschaftlichen Forschens einen Bedarf, der ganz exklusiv auf ihn beschränkt ist. Sein Interesse an sicherheitspolitisch verwertbaren Gebrauchswerten, die allererste Güterklasse zu sein haben, weil sie den Geräten des militärischen Feindes überlegen sein müssen. Sein nie zu befriedigender Bedarf an Rüstungsgütern, die das vorhandene Gerät überflügeln und den Stand des technisch Machbaren beständig nach vorne werfen, ist der Produktivitätsschub für Denker, die berufsmäßig die Frage des technisch Machbaren wälzen. Hier auf dem Gebiet der atomaren Kriegsführung und für den Staat als dessen Subjekt bietet das Atomzeitalter, von dem später noch anders die Rede sein wird, jede Menge Herausforderungen, die praktisch bewältigt werden wollen und auch werden. So besteht der Nutzen von Naturwissenschaft und Technologie in ihrem Dienst an den eben angegebenen in der kapitalistischen Gesellschaft fraglos gültigen Zwecken. Weil das so ist, zeichnen für so manche praktische Wirkungen, die sich im Wege des Einsatzes der Technik als Mittel der genannten Zwecke einstellen, eben auch bloß die gesellschaftlichen Interessen verantwortlich, denen die Technik dienstbar ist. Dass beispielsweise die Nutzbarmachung von technischem Wissen, die perfekte Naturbeherrschung in der materiellen Produktion, die Form eines technisch höchst ausgeklügelten Arbeitsplatzes annimmt, dessen Erfordernissen, die an ihm Arbeitenden gerecht werden müssen, was die Arbeit im Regelfall überhaupt nicht leichter, sondern in erster Linie billiger, dann aber sowieso auch schädlicher, ungesünder für den macht, der sie zu verrichten hat. Dass manche neu eingerichtete Arbeitsplätze ganze Berufssparten in dem Sinn von der Arbeit befreien, dass sie arbeitslos und damit vor die Existenzfrage gestellt werden, das ist eben keine Wirkung der Technik, der Technologie oder der Naturwissenschaft, sondern ins Werk gesetzt von den ökonomischen Kalkulationen derer, die sie anwenden. Auch die zweite, so geheißene Springquelle des Reichtums, die unter dem Titel Umwelt bekannt gewordene Natur, die erfährt zwar manche Schädigung nicht wegen Technik, Technologie und so weiter, sondern gleichfalls wegen des geschäftsmäßig kalkulierten Umgangs mit ihr plus dem gesetzgeberischen politischen Willen, der diesen Umgang beaufsichtigt und verwaltet. Das geltende Gesetz der kostengünstigen Produktion und nichts sonst zeichnet in allen Sphären des Produzierens, angefangen vom landwirtschaftlichen Einsatz von Düngemitteln zur Ertragssteigerung des Bodens über die Hormonverwertung bei den Viehern bis hin zur Beseitigung von im Produktionsprozess anfallenden, nicht mehr brauchbaren Stoffen in Luft, Wasser, Fluss oder sonst wohin. All das sind Wirkungen, Ergebnisse des machtvollen Einsatzes des Prinzips kostengünstigen Kalkulierens, und das zeichnet für die Ruinierung der Lebensumstände verantwortlich. Abstrakt, die gesellschaftliche Form der Reichtumsproduktion ist es, die auf der einen Seite für das Anwachsen des Reichtums, der in Geld beziffert ist, sorgt und auf der anderen deswegen für das Anwachsen der Armut, die darin besteht, dass die bloßen Voraussetzungen der modernen Lebensführungen praktisch ruiniert werden. Und das vorhin angesprochene staatliche Verhältnis zu diesen gesellschaftlichen Formen und Auswirkungen des Produzierens von abstraktem Reichtum lässt sich aus der Festlegung von Grenzwerten entnehmen, die für jede auffällig gewordene und als negativ bewertete sogenannte Nebenwirkung festgelegt sind. Die gehorchen streng dem Erfordernis des wirtschaftlichen Sinnvollen und legen maximale Raten der erlaubten Vergiftung durch die Produktion in der Industrie fest, sowie auch der offiziell zulässigen Verseuchung, die der Staat selbst mit seiner nationalen Kernenergiepolitik sowie dem geschäftsmäßig betriebenen Brennstoffkreislauf in die Wege leitet. Insofern ist, ich sage das nochmal methodisch, streng zu unterscheiden zwischen den gesellschaftlich gültigen Zwecken, den ökonomischen und politischen Subjekten, deren Interessen in diesen Zwecken verfolgt werden, und dem Mittel, das für diese Zwecke benutzt wird, hier eben Technik, Naturwissenschaft, Technologie. Das ist wichtig, weil nur wenn man diese Unterscheidung ordentlich beherzigt, ist man von dem Irrtum frei, angesichts einiger als störend empfundener Errungenschaften der modernen Industriegesellschaft, die Technik und Technologie anstelle der Zwecke zu kritisieren, für die sie Einsatz findet und die im Übrigen an der Form, in der die Technik Einsatz findet, durchaus auch zu ermitteln gehen. Ich sage das deswegen so deutlich, weil schon der erste Schritt hinein in die zweite Abteilung des gesellschaftlichen Wissens, in die Geistes- und Gesellschaftswissenschaft, die Frage nach dem Nutzen dieses Wissens einigermaßen paradox anmuten lässt. Dass es den Bedarf an gesellschaftlichem Wissen über die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst gibt, steht außer Frage. Der ganze etablierte Kanon an Fachwissenschaft an den Universitäten bezeugt dies. Es gibt auch zum Beispiel den Bedarf, Bescheid zu wissen, welche Rolle die Technik in ihrer gesellschaftlichen Verwendung spielt. Insbesondere machen diesen Bedarf die vorhin erwähnten zerstörerischen Wirkungen der Produktion auf Mensch und Natur dringlich. Doch besteht das Paradoxe zuallererst darin, dass der gesellschaftliche Bedarf und damit auch der Nutzen dieser Wissenschaft offensichtlich nicht im Wissen, sondern im Besitzen von grundfalschen Auffassungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse besteht. Das offensichtlich soll im Fortgang gezeigt werden. Am Beispiel des vorhin erläuterten Themas oder Gegenstands Technik und ihre kapitalistische Verwendung, bei dem Beispiel geblieben, da hat sich in jüngerer Zeit etwa der Wissensdurst auf Seiten der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in dem Bedürfnis angemeldet, Technikfolgenabschätzung zu betreiben. Und in dem Begriff allein geht schon manches durcheinander. Man lernt zuallererst die Technik als Subjekt kennen, das aus sich heraus Wirkungen produziert und damit unterschiedslos jedermann die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Allgemeinheit betrifft. Sie hat Folgen. Die Folgen ihrerseits sind so präzise, angehbar und bestimmbar auch nicht, weswegen man sie abschätzen soll. Man lernt also Technik als ein Wesen kennen, als ein höchst machtvoll wirkendes Prinzip, das Fakten setzt, auf die es ankommen soll und die eben als Folgen von Technik zu bedenken sein sollen. Kurz, dieser Begriff ist die Ankündigung, sich mit Technik in Form der Vorstellung zu befassen, sie, die Technik sei ein Problem. Was man nicht kennenlernt, weil in dem so angemeldeten Wissensdurst davon abstrahiert worden ist, sind erstens alle wirklichen Zwecke, dank deren es die Technik und ihre Anwendung überhaupt gibt. Zweitens, wenn alle wirklichen Zwecke und alle wirklichen Subjekte, die diese Zwecke tragen, weg sind, dann sind allerdings auch alle wirklichen Probleme weg, die jemand mit der Technik und das heißt mit der Realisierung seiner entweder politischen oder wirtschaftlichen Zwecke überhaupt haben kann. Dies ist nach dem vorhin kurz erläuterten einerseits nicht so besonders schlimm, fällt praktisch nicht ins Gewicht und mangelndes Wissen ist kein Verlust, weil die tatsächlichen Nutznießer der Technik ja in der Tat Probleme ganz untheoretischer Art haben. Die ergeben sich nämlich als Frage einer erfolgreichen Durchsetzung ihrer Zwecke. In der Konkurrenz um die kostengünstigste Produktion und beim staatlichen Beschluss, wie viel Mittel er selbst für die Durchsetzung seiner Nation in Anschlag bringen will, ist eben nicht Wissen gefragt, sondern erfolgreiche Ausbeutung von Lohnarbeit und Gewaltausübung. Nach der anderen Seite hin taugt die Mystifizierung der Technik zum Problemfall immerhin schon so viel, dass alle tatsächlichen Probleme, die der Rest der Menschheit im Gefolge der kapitalistischen Nutzung von Technik und Technologie serviert bekommt, von Haus aus jeder rationellen Grundlage enthoben sind und sich in absolut unwirklichen Welten abspielen. Wo Technik, Technologisierung, technischer Fortschritt und sowas Ähnliches als verselbstständigtes Prinzip Wirkungen zeitigt und Folgen setzt, wo diese Chimären ganz abstrakt Problem sein sollen, da gehören alle Folgen, die aus diesem Geisterwesen deduziert werden, ins Reich der Einbildung. Sie unterscheiden sich bloß danach, von welcher Sorte Problembewusstsein die Aufbereitung dieses Problems Technik ihren Ausgang nimmt und welche problematischen Folgen dann abgeschätzt werden. Und darüber, man glaubt es kaum, hat jede Wissenschaft eine fachspezifische Auskunft anzubringen und aus der soll für einzelne Wissenschaften im Fortgang ermittelt werden, worin der Nutzen der Geisteswissenschaft besteht. Fangen wir mit dem Soziologen an. Das ist das jüngst erschienene zweite Buch von dem Beck, das ja auch schon wieder in der Öffentlichkeit Spiegel und so große Aufregung gemacht hat. Nehmen wir die erste Diagnose. Großgefahren lassen sich soziologisch entschlüsseln als eine Art verselbstständigte Revolution, die die Verhältnisse gegen sich selbst angezettelt haben. Ich will vorwegschicken, Großgefahren, was das ist, weil in dem ersten Wort schon die Spitze eines Eisbergs soziologischer Theoriebildung steckt. Man stößt, wenn man das Buch liest, 10 Seiten vorher auf Seite 10 zum ersten Mal auf dieses Wort, Und im Fortgang ist dann nur noch von ihm die Rede. Und man kommt drauf in einem Satz, der geht so, steigt mitten in den Satz ein, Großgefahren, Klammer auf, Atom, Chemie, Ökologie, Genetik, Klammer zu. Das ist ein nicht nur auf die Soziologie, aber dort zur Meisterschaft entwickeltes Verfahren, einem spekulativen Einfall, einer Abstraktion, Realismus zu bescheinigen. Der Soziologe steigt ein mit dem Begriff Großgefahren und bezieht sich mit dem, was dann in der Klammer steht, Atomchemie und so, da sagt er ja auch nicht, Atom ist oder sonst was, nein, er möchte den Bezug herstellen zu Sachen, die es gibt. Jetzt will der Soziologe damit keine abstrakte Wahrheit, keine Allgemeinheit gesagt haben über die Sachen, die er in Erwähnung bringt, die er dann im Fortgang vielleicht erläutern würde. Es kommt nichts in Sachen, ja, inwiefern ist denn Chemie Großgefahr? Nein, das Aufstellen des Zusammenhangs, das Verknüpfen von einem aufgestellten Prinzip mit einer erwähnten Tatsache, beziehungsweise mit einem Wort, das stehen soll für die Tatsache, ist die ganze Leistung. Hergestellt wird damit, das meine ich mit Argumentationsmuster, der Schein, die zur Erwähnung gebrachten Tatsachen würden sich von selbst als Deduktion aus diesem Prinzip Großgefahr genannt ergeben. Und umgekehrt, weil er dieses Prinzip sagt und hinterher fünf Tatsachen benennt, kriegt dieses Prinzip von ihm auch wieder den Anschein, es wäre selbst so etwas wie eine Tatsache. Im Fortgang dieses Buches liest man nur noch den Titel Großgefahr und hat dabei implizit immer an das zu denken, was vorweg steht in der Klammer. Ja, ja, das soll gemeint sein. Der Begriff selbst, wie er hier in dem Zitat auftritt, ja, was ist das? Das ist dann die Bezeichnung für eine Vorstellung, die Vorstellung von einem absolut Grundzweck, subjektlosen Prinzip, die Imagination einer schieren Verhängnishaftigkeit. Das entschlüsselt er jetzt, soziologisch. Das geht im Wesentlichen so, dass er diese Grundfigur, dieses imaginierte Verhängnishaftsvolle, erstens wiederholt. Er drückt es ins Bild eines ebenfalls wieder Subjekt wesenlosen, zwecklosen Prozesses, hinter dem keiner steht. Er sagt dazu, es wäre sowas wie ein Selbstwiderspruch der Verhältnisse. Eine Art Selbstwiderspruch der Verhältnisse. Eine Revolution, die die gegen sich angezettelt haben. Man fragt vergeblich oder sucht nach einem Hinweis, ja, wenn du schon Revolution sagst, wenn du schon sowas bedeuten willst wie unentrinnbarer, verhängnisvoller, gewaltmäßiger Widerspruch, wo sind die Parteien, wo sind die Gegensätze, wo ist die Substanz? Man fragt vergeblich danach, weil der Soziologe eben bloß das sagen wollte. Es ist nicht mehr, was er hier in Worte fasst, als sein leerer methodischer Gedanke eines ausgemalten Funktionsproblems. Das ist der leere Gedanke vom Funktionieren und einem dick dahinter gesetzten Fragezeichen, geht's denn? Die beiden nächsten Worte markieren die industrielle Eigendynamik, die markieren den nächsten Satzanfang. Da wird es nicht konkreter, ich habe sie bloß noch abgedruckt, damit man überhaupt weiß, wovon die Rede ist. Die markieren so in etwa den Ort, die Quelle, industrielle Eigendynamik, wo dieses Verhängnis seinen Ursprung hat. Die soziologische Objektivität des vorgeschlagenen Gefahrenbegriffs beruht demnach nicht auf technischen Alarmierungen, sondern auf dem institutionalisierten Sicherheits- und Kontrollversprechen des entfalteten Wohlfahrtsstaates, das in Widerspruch tritt zu der bürokratisch perfekten Gefahrenlegalisierung. Politik, Recht und Verwaltung haben die Sicherheitskonstruktionen von Industrie- und Technikwissenschaft verinnerlicht und verspielen in der sie leitenden, technikzentrierten Sicherheitsphilosophie ihre Autorität. Zunächst mal soziologische Objektivität. Man erfährt gleich, worin die besteht. Allererst mal negativ, worin sie nicht besteht, auf die Welt der praktischen Dinge. Will er sich nicht einlassen, mit dem Hinweis auf technische Alarmierungen, spielt er einerseits auf das an, was jedermann im Kopf hat, wenn er so an Risiko, an Gefahr, an Umweltproblem, Chemie und so weiter denkt. Und er spielt gleich so drauf an, dass er sagt, das Wesentliche, was er zu verzählen hätte, liegt allemal nicht dort. Er trennt richtig seine Erörterung, den Stoff, den er bringen will als Theorie, von den Gegenständen, die er mit ihm meint, und leitet eben das mit einem Sondern nicht, sondern ein. Ja, was ist dieses Sondern? Was bietet er einem an? Ja, wenn es nicht die Welt der Praxis ist, dann ist es die Welt der Idee. Und in der Tat, die Substanz dieses revolutionären, eigenwesigen Prozesses, dieses Selbstwiderspruchs der Verhältnisse, besteht im Widerstreit zweier ideeller Prinzipien. Das ist der Widerspruch zwischen, wie drückt das aus, Sicherheitsphilosophie und Sicherheitsversprechen. Endgültig gibt es nichts mehr, woran man in praktischer Hinsicht Zuflucht nehmen soll. Es ist alles endgültig aufgelöst in einem Gegensatz zweier Ideen, zweier geistiger Prinzipien. Und alle Beteiligten, die er namhaft macht, immerhin, er spricht von der Politik, von Recht und Verwaltung, also von den gesellschaftlichen Institutionen, sind als ohnmächtige Parteien auf diesen Widerstreit der Ideen bezogen. Sie kommen vor als Leute, als Parteien, die für sich nichts Positives wollen, die in einem Konflikt, der im Widerstreit zweier ideeller Prinzipien bestehen soll, hoffnungslos verstrickt sind. Alles, was sie tun wollen, ist, ihrer Verstrickung Herr zu werden, gegenzusteuern, und daran scheitern sie. Was sie tatsächlich ins Werk setzen, bewirken, entspringt nicht ihrer Absicht. Man entnimmt diesem Szenarium die Auffassung des Soziologen, dass das Verhängnis, von dem er im ersten Zitat gekündigt hat, sich hinterm Rücken aller Beteiligten abspielt. Keiner will es, das Verhängnis. Alle arbeiten an dieser Idee, mit der er eingestiegen ist. Die Verhältnisse sollen funktionieren und sie funktionieren nicht. Das ist die Vorstellung einer gesamtgesellschaftlich waltenden Zweckhaftigkeit, eines machtvollen Prinzips, ohne dass irgendwo irgendjemand dingfest gemacht wäre, der für dieses Prinzip steht, ohne dass irgendein wirklicher Zweck, den man überhaupt denken könnte, namhaft gemacht wird. Es ist ein Ohnmachtsgedanke oder ein Bild von Ohnmächtigkeit, von hilfloser Verstrickung von Gesellschaft überhaupt, in das sich auch die Wissenschaft einreiht. Weiter im Zitat, Risiken sind eine Form unfreiwilliger Selbstwiderlegung wissenschaftlicher Rationalität und so weiter, Niedergang wissenschaftlicher Sicherheitsautorität. Wiederum, vom soziologischen Grundgedanken aus, von bekannten, sage ich mal selbst, Problemen, schärfer sagt er es ja auch nicht, Atom, Krebs, Gift, diese Worte kommen ja in seinem Buch, auszugehen, um der Gesellschaft überhaupt ein ganz leeres Funktionsproblem anzuhängen und die ganzen Institutionen, die es in der Gesellschaft gibt, durchzumachen unter der Vorschrift, sie als scheiternde Institutionen an der Bewältigung dieses Funktionierens zu entlarven. Auch die Wissenschaft ist heillos verstrickt in dieses Bild einer undurchschaubaren, von niemand gewollten, unbeabsichtigten, aber doch sehr machtvollen Verhängnishaftigkeit. Sie blamiert sich, wie im klassischen Stück des Zauberlehrlings, der Geister nicht mehr Herr wird, hier gerufen hat, an sich selbst. Konsequent ist dann der Soziologe mit dem Hybris-Vorwurf und dem Skepsis-Gebot zur Hand. Für die Wissenschaft heißt eine Kapitelüberschrift in seinem Buch: Folgert der Soziologe eine Steigerungsform wissenschaftlicher Erkenntnis, die heißt Wahrheit, Zweifel, Selbstbegrenzung. Aber von dem Übergang wird dann später noch anders die Rede sein. Soweit die Diagnose, mit der der Soziologe als auf der Höhe der Zeit oder des Zeitgeistes befindlicher Denker einsteigt und sich in den Gestus dessen wirft, der immerhin ein Problem aufgegriffen und sich damit auch für die Allgemeinheit nützlich gemacht haben will. Insofern hat der Soziologe auch Vorschläge, wie die Gesellschaft dem Drama, in dem sie hoffnungslos steckt, auch Herr werden kann. Die eigentliche revolutionäre Tat ist damit nicht die Tat, sondern die Bewusstmachung der verselbstständigten Revolution der Gefahr, zu der der Industrialismus in seiner technologischen Selbstschöpfungsphase umgeschlagen ist. Man merkt, es ist mit dem Wort Industrialismus ist vollends jede Erinnerung an Hallo Industrie, waren das nicht die Probleme, kommen die nicht irgendwie daher, getilgt, sondern und alles, woran man sich erinnern mag, ist aufgelöst in das Walten eines geistigen Prinzips namens Industrialismus hier. Das Umstürzen der Denkverhältnisse wird zum Ziel einer Revolutionierung des Bewusstseins, die die verselbstständigte Revolution der Tat einholt und zurückholt. Veränderung der Veränderung. Die Gesellschaft wurde und wird bis zur Unkenntlichkeit verändert. Es käme nun darauf an, sie neu zu interpretieren. Irgendwie ist es ja konsequent, wenn die Diagnose heißt, die Gesellschaft ist ein dramatisches Gemetzel geistiger Prinzipien. Sie weiß nicht, was sie tut. Alle die in ihr bestellten Funktionsträger wissen das auch nicht. Hinter ihrem Rücken setzt sich was durch, sodass das Nichtfunktionieren der Gesellschaft dafür sorgt, dass sie sich selbst aufs Spiel setzt. Dann steht auf der anderen Seite auch die Therapie ziemlich klar fest. Genau das muss die Gesellschaft wissen. Wenn das Problem, das der Soziologe ausmacht, darin besteht, dass ein eigendynamisches Wesen namens Ismus oder Technizismus, Industrialismus oder wie die Floskeln heißen, sich erstens der Gesellschaft bemächtigt und zweitens dies mit Ausnahme des Soziologen selbst niemand bemerkt, dann ist die soziologische Theorie selbst eben schon die Lösung des Problems. Mit dem letzten Satz spielt er halt an auf die Marx'sche auf den Kopfstellung der Feuerbach-These. Den Unsinn kann man selber wieder nicht auf den Kopf stellen. Ich nehme an, es ist die Androhung, dass er demnächst seine eigene Unverständlichkeit, die er in die Gesellschaft hinein interpretiert hat, wird weiter interpretieren müssen. Soweit der Soziologe eine erste Fehlanzeige bei dem Bemühen, die Geisteswissenschaft zu Rate zu ziehen, um Aufklärung zu erhalten, was es denn mit dem Verhältnis Technik, Kapitalismus, Verwendung der Technik auf sich hat. Man könnte meinen oder hoffen, ein Politologe, der immerhin als Gegenstand seiner Theorie das politische System bedenkt, würde zumindest ein wenig wirklichkeitsnäher argumentieren, wenn man schon sowas Bescheidenes verlangen soll. Schließlich ist er im Gegenstand seiner Theorie durchaus ein Subjekt benannt, von dem ja vorhin objektiv die Rede war, als Träger eines Zwecks, eines praktischen Anliegens, das für so manches in Sachen Technologie und Technik verantwortlich ist. Ein klassisches Argument ernüchtert einen sofort. Das ist entnommen aus dem neu herausgegebenen Funkkolleg mit der Überschrift "Wozu und zu welchem Ende studiert man Politologie?" Hieraus aus der Einleitung. Aber die Erfahrung des oben gegebenen Beispiels aus der Umweltpolitik, ist gleichgültig, was das für ein Beispiel jetzt ist, lehrt, dass sinnvolle Empfehlungen, die wissenschaftlich abgesichert erscheinen, gleichwohl nicht durchsetzbar sind. Bürokratien, Interessengruppen, Bürgerinitiativen können sich der Durchführung eines Parlamentsbeschlusses widersetzen oder versuchen, ihn in aller Stille zu unterlaufen. Es gibt heute radikale Positionen, die den demokratischen Mehrheitsbeschluss ganz offen in Frage stellen. Die Konfrontation der Mehrheit in unseren politischen Systemen mit einer entschlossen neinsagenden Minderheit, die für ihre Überzeugung sich notfalls von Bauplätzen wegtragen lässt und Geldbußen nach Polizeieinsätzen in Kauf nimmt, machen die Entscheidungen schwer durchführbar. Es fällt auf, als erstes, wie der Politologe auf eine Erfahrung, auf eine Tatsache, die er zur Kenntnis genommen hat, einsteigt, wenn er sich auf sowas wie Bürgerprotest bezieht. Dann nimmt er zur Kenntnis, dass von oben, von den politischen Machthabern, ein Beschluss ergangen ist. Er sagt, sehr euphemistisch, es handelt sich hier aber um eine sinnvolle Empfehlung, der unten auf Seiten mancher Bürger auf Widerstand trifft. Es kann jetzt mal wurscht sein, worin dieser Widerstand besteht, ob der was für sich hat oder nicht, bloß der Hinweis. Der Politologe, der dies anspricht, fragt sich nicht, wer da recht hat. Es ist für ihn keine Mühe des Nachdenkens wert, wo er schon sagt, es handle sich um eine sinnvolle Empfehlung, etwa herzugehen und zu sagen, aufgrund meiner Auffassung liegt da bei der einen Partei der Fehler vor, bei der anderen der Fehler. Der Politologe hat gar nicht vor, obwohl er vom staatlichen Beschluss spricht, auf den irgendwie einzusteigen, den seinem Gehalt nach zu überprüfen. Ebenfalls hat er nicht vor, bei den Bürgern, die er als Protestierer zur Kenntnis nimmt, mal nachzufragen, ob der Protest in Ordnung geht. Er kritisiert sie nicht in ihrem Anliegen, wäre ja auch mal was, denen zu sagen, da liegt er verkehrt, wenn er gegen Technologie hetzt, die müssen den Staat bekämpfen, wäre ja drin, theoretisch. Das hat er gar nicht vor. Stattdessen fasst er die von ihm so geheißene sinnvolle Empfehlung sogleich als eine zur Entscheidung zu bringende politische Ordnungsfrage auf, geht davon aus, dass sie, weil sie von oben von der Politik in die Welt gesetzt wird, sich von selbst durchsetzen muss und umgekehrt deswegen jeder Protest von unten offensichtlich objektiv unbegründet und gegenstandslos zu sein hat. Hier wird ein Grunddogma der politologischen Disziplin anschaulich, die das souveräne Verhältnis, in dem der Staat mit seiner hoheitlichen Gewalt den Bürgern entgegentritt, prinzipiell idealistisch und affirmativ, nämlich vom Standpunkt einer dem Bürger stets nützlichen und immer nur zu seinem Besten ausgeübten Gewalt sieht. Zu allen Notwendigkeiten, die solche sind, weil eine Staatsmacht sie für notwendig befindet und als Faktum rechtmäßig in die Welt knallt, tritt der Politologe ins Verhältnis eines höheren Muss. Er begründet sie stets aus einem von ihm so gedachten ideellen Entsprechungsverhältnis von oben Herrschaft und unten Bürger und gelangt dazu, das Machen von Politik, dem Machen der Politik so etwas zuzusprechen wie eine fundamentale Zweckmäßigkeit, an so etwas zu messen wie einem höheren begründeten moralischen Muss. Die vom Politologen aufgeworfene Ordnungsfrage an dieser und auch an allen anderen Stellen: Ist das Ideal einer sich reibungslos durchsetzenden staatlichen Entscheidungsbefugnis? Dieses Ideal von ihm gedacht wird akut, wenn im Fall von Umweltproblemen Durchsetzungsschwierigkeiten aufscheinen, das heißt, nicht reibungslose Machtausübung geht und von seiner Seite her ein Nichtgelingen von Politik zu diagnostizieren ist. Und dieses verletzte Ideal, das er sich ausdenkt, ist das Problem, das Technik, Umwelt, Industrie und alles andere aus diesem Umkreis dem politischen System bereiten soll. Ähnlich wie beim Soziologen ist damit in dieser Fiktion die Therapie, die Lösung, die ansteht, auch schon klar. Wenn Politik in ihrem freien Schalten und Walten von denen, die von ihr beherrscht werden, im Prinzip doch nur mit Dank bedacht werden kann, weil die Machtausübung nur zu ihrem Nutzen stattfindet, so muss man dafür sorgen, dass diese herzinnigliche Identität des Interesses von Herrschaft und Beherrschten auch auf Seiten der Bürger wahr wird. Die Therapie, die er empfiehlt, heißt: Ein Studium der Politik soll nicht nur ein besseres Verständnis der Rolle und Möglichkeiten des Bürgers schaffen helfen. Es erfordert auch eine vorurteilsfreie Sicht auf die Politiker. Nach dem Krieg waren große Teile der Bürger bereit, Politiker für egoistisch und nicht am Gemeinwohl interessiert zu halten, ausgerechnet. Langfristige Lernprozesse haben das Bild des Politikers verbessert, aber noch immer ist dieses Bild nicht gefeit gegen rasche Verschlechterungen. Vor allem bei Korruptionsfällen und bei Affären droht das Image des Politikers sich zu verdüstern. Wenig Verständnis herrscht für die hohen persönlichen Opfer, die die Politiker erbringen, um der Mehrfachbelastung gerecht zu werden, die so unvereinbare Rollen von ihnen verlangen, wie ein Star im Parlament zu sein und dennoch sich ständig um den Wahlkreis kümmern. Vorurteilsfrei wie der Bursche ist, gestaltet er seine ganze Theorie aus als eine einzige Werbung für Vertrauen und Glaubwürdigkeit in die politischen Kreaturen und als ob Als ob das nicht schon ein Hammer genug wäre, kommt in der Einführung dann noch eine Elendsberichterstattung des Mitglieds des Bundestags namens Lattmann, der seitenweise abgedruckt wird in Erörterungen über die Einsamkeit des Politikerberufs, denn in nachts, wenn alle schon zu Hause sind, die Lichter gehen aus im Bundestag, einsam vor seinem Schreibtisch sitzt und die Akten rüberbuchtet und keinen Ansprechpartner hat. Und das wohlgemerkt als Einführung in ein Buch, das heißt, wozu und zu welchem Ende studiert man Politikwissenschaft? Noch ein kurzer Hinweis auf ein anderes politologisches Argument, was dem Schein nach konträr läuft, aber im Grunde denselben Fehler ausdrückt. Das ist das, das ist die Rede vom Atomstaat, vom Polizeistaat, mit der Zukunftsforscher Jung meinte, die Kritik an der staatlichen Kernenergie Politik substanziell machen zu müssen. Auch der Vorwurf will von der Objektivität der staatlichen Zwecksetzung, von der Politik, die da ins Werk gesetzt wird, nichts wissen, sondern münzt sie um in ein Bild von verletzter Glaubwürdigkeit demokratischer Herrschaft. All die negativen Folgen werden angesprochen, um den Vorwurf loszuwerden, dass die Politik doch diesen Verstoß, den sie gegen ihren demokratischen Geist vergehen soll, doch unmöglich nicht selber vorhaben kann. Sie soll doch davor selbst zurückschrecken, zu einem Polizeistaat zu mutieren. Auch dieser Vorhalt ist, ohne eine gewisse Demokratieverliebtheit, ohne einen idealistischen Glauben an den Segen demokratischer Herrschaft, gar nicht zu denken. Umgekehrt zielt er auch bloß auf ihn. Der Konrad macht jetzt den Rest. Ich will noch mal eben an den Zusammenhang erinnern, über Technik und wofür sie im Kapitalismus da ist, ist zu Anfang was gesagt worden. Und dann ist gesagt worden, diese Gesellschaft braucht nicht nur Naturwissenschaft, sondern sie treibt auch nichts, ohne dass sie darüber nachdenken lässt. Also wird massenhaft nachgedacht. Jetzt gibt es ja dieses Thema Technikfolgenabschätzung. Vielleicht gibt es ja auch jemanden hier im Saal, der das gerne diskutieren würde und dazu eine Meinung hat. Raus damit. Wir machen jetzt mal hier bloß das Angebot. Vorsicht heißt dieses Angebot. Wenn die Wissenschaft, die es gibt, sich auf dieses Thema stürzt, es ist nämlich schon klar, was rauskommt. Erstens stürzen sich alle Wissenschaftler begeistert auf einen Fehler, der schon in dem Wort angedeutet ist. Das hat der Alexander ausgeführt. Gerade über das gesellschaftlich Belangvolle an der Technik reden zu wollen, ohne über die gesellschaftlichen Zwecke zu reden, denen sie dient, für die sie ja bloß das Instrument ist. Das gefällt Ihnen allen ausgezeichnet. Denn von da aus, und das ist die Generalthese unseres Durchgangs durch die Wissenschaften, kommt jeder Wissenschaftler genau auf das, was er ohnehin schon immer denkt. Ein Soziologe kommt drauf, dass sich hinter dem Rücken des Menschen die Verhältnisse verknoten. Sonst gäbe es ja nichts Schwieriges an der Technik, also muss auch ein Problem her und er weiß, wie das Problem zu stellen ist. Und das ist eine Garantie, die ich ja abgebe. Wenn man Wissenschaftler fragt, welche Folgen hat denn nun die Technik? Kommen Sie alle daher und sagen, das Problem gehört folgendermaßen gestellt. Soziologisch gehört es gestellt als ein sich selbst widersprechender Widerspruch innerhalb der Verhältnisse, die es nun mal gibt. Vielleicht sage ich gleich nochmal was zu dem, wie der Alexander das ausgeführt hat, aber der hat es ja ausgeführt. Oder ein Politologe sagt, ja, das, woran ich sowieso immer schon rumarbeite gedanklich, nämlich, wie passen legitimatorisch Politik und Beherrschte zusammen? Genau das ist die Sache, auf die die Technik ungeahnte Folgen hat. Sodass der Inszenierer von Technik und Wissenschaft, der Staat, da ihm überhaupt bloß vorkommt als armes Würstchen, das seinen Zusammenhang nicht mehr zusammenkriegt. Es gibt ja auch noch seriösere Wissenschaften, wie zum Beispiel die Ökonomie. Die stellen das Problem folgendermaßen. Es ist deutlich geworden, wodurch auch immer, dass Umweltprobleme in einer dynamischen Gesellschaft, in der Produktionstechniken und Bewertungen und Bedürfnisse der Menschen sich laufend ändern, eine ständige Herausforderung darstellen. Ihnen muss mit möglichst flexiblen, den jeweiligen Umständen am besten entsprechenden Instrumenten begegnet werden. Dieses Zitat enthält eine Problemstellung und eine Maßgabe für die Problemlösung. Beides stellt Herrn Bövenzer kein gutes Zeugnis aus. Man sollte sich mal angewöhnen, wenn so Worte wie Problem oder Herausforderung fallen, gleich zu fragen, für wen, inwiefern. Nur dann kommt man weiter. Wer ist denn herausgefordert? Wodurch denn wirklich? Wozu ist er denn herausgefordert? Wer hat denn welches Problem? Eine wirtschaftstheoretische Problemstellung fängt erstmal damit an, dass sie Herausforderung absolut nimmt. Da ist was im Busch, da muss man sich um was kümmern. Und er gibt noch einen Adressaten dieser Herausforderung etwas unbestimmt an, das ist die Gesellschaft, die gleich in einer Weise charakterisiert wird, wie es für Ökonomen typisch ist. Nämlich, da wird gleich in einem Nebensatz, ohne dass der groß was gesagt haben will, aber moderne wissenschaftliche Bücher bestehen grundsätzlich nur aus Sätzen, auf die sich der Autor nie festlegen lässt, weil er die ja nur mal eben so gesagt haben will. Also er will mal nur eben so gesagt haben, dass irgendwie die Technik und ihre Anwendung und die Bewertungen und Bedürfnisse der Menschen in einen Topf gehören in dieser Gesellschaft. Das will er schon mal irgendwie in Erinnerung gebracht haben, hierzulande richtet sich alles nach dem, wie die Menschen es gerne hätten. So sieht er das. Jetzt gibt's, das ist ein Ausgangspunkt, unliebsame Folgen dieser Industrie. Es gibt das Problembewusstsein des Wissenschaftlers, der sagt, das ist eine Herausforderung. Und es gibt die Kenntnisse des Wissenschaftlers, der weiß schon, wer herausgefordert ist, das ist die Ökonomie dieser Gesellschaft, wo er gleich sagt, da sind irgendwie Technik und Bewertungen und Wünsche der Leute in einem Topf. Und jetzt ist seine wissenschaftliche Glanzleistung zum Schluss. Er sagt, das gehört gelöst. Und zwar nicht nur überhaupt, sondern ganz raffiniert. Insofern ist das erste Zitat eine Ankündigung, ein Auftakt, mit dem er zu verstehen gibt, wenn auch nicht so direkt, hier gehört ein Experte hin. Der Experte ist er, es ist auch eine Expertenwissenschaft, Ökonomie gilt als schwierig. Ich hätte gerne als zweites Ding statt diesem albernen Kasten etwas genauso Albernes, aber der Ökonomie mehr Entsprechendes hingemacht, nämlich so eine Formel, die ungefähr so lang wäre wie die Tafel. Und die ungefähr dasselbe ausdrückt, das garantiere ich auch. Wer es nachlesen will, kann es in unserer Mikroökonomie-Broschüre nachlesen. Die ist sowieso hier zu kaufen. Expertenwissenschaft ist die Ökonomie, die ist nicht einfach. Die umgibt sich mit einem Wall von Mathematik, die hierzulande sowieso als eigentlich unverständlich gilt. Sie gehört nicht zum Feld der schönen Künste, wo jeder einfach mal so drauf losschwafeln kann, sondern hier ist Präzision gefragt. Die Präzision geht zum Beispiel so, diese beiden Zitate 7 und 8 stehen für die Art des ökonomischen Expertentums, für die Ingredienzien ökonomischen Denkens. Für Ökonomiestudenten, das ist das Rezept, aus dem macht man Lehrbücher, deswegen natürlich auch Klausuren. Das erste ist dieses Zitat unter 7. Das kann ich gar nicht recht vorlesen, weil das ja ein Schaubild ist. Dennoch lohnt es sich mal, das zu durchdenken. Was da unter dem Stichwort Produktionsfaktoren, das steht links, oder unter dem Stichwort Input, das steht unten, also zwei Zusammenfassungen sind das ja, was damit eigentlich ausgedrückt ist. Arbeit, Boden, Kapital. Wirklich, das ist das kleine Einmaleins der Ökonomie. Deswegen bleibt es mir aber auch nicht erspart, mal darauf hinzuweisen, wie verkehrt schon diese Zusammenfassung ist. Daneben steht ja Volkswirtschaft. Unten heißt diese Volkswirtschaft Produktionsprozess. Ein inhaltlicher Gedanke auf Arbeit, Kapital und Boden verschwendet, zeigt gleich, diese drei Sachen sind inkommensurabel. Das ist ein lateinisches Wort dafür, die gehören nicht auf eine Ebene. Die kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Arbeit ist eine Tätigkeit von Menschen, da machen die sich mit Instrumenten an der Natur zu schaffen. sodass aus unnützem Zeug oder Rohstoffen was Nützliches wird. Das ist Arbeit. Boden steht dazu in einem sehr prinzipiellen Verhältnis, ungefähr der grundsätzlichen Art, alles was auf dieser Welt passiert, findet irgendwo statt. Auch noch gewisse Arbeiten heraussuchen, die bearbeiten den Boden, das sind unsere Landwirte. Da spielt der Boden als Gegenstand ihrer Arbeit, als Rohstoff, den sie bearbeiten, seine Rolle. Dann hat man ein klares Verhältnis zwischen einem, der arbeitet, und seinem Rohstoff. Kapital, hier mal nach seiner dinglichen Seite genommen, das heißt der Produktionsfaktor, und man weiß, was damit gemeint ist, an Gegenständen. Dann ist es ein Obertitel über die Instrumente, mit denen Leute arbeiten. Die können sehr geringfügig sein, die Instrumente, dann besteht das Kapital aus einem Hammer und einem Nagel. Und der Rohstoff ist das Holz und dann wird irgendwas zusammengehämmert. Es kann sehr kompliziert sein, die Produktionsinstrumente, die Menschen sich schaffen, um, nehme jetzt mal diese Redeweise, diese gebrauchswertmäßige, die Instrumente, die Menschen sich schaffen, um ihre Produktion effektiv abzuwickeln, die können bis zu Automaten gediehen sein. Bis zu ganzen Produktionsapparaten, bis zu ganzen Atomkraftwerken. Immer noch sind es ihre Instrumente. Alles das steht zur Arbeit im Verhältnis des Arbeitsinstruments. So hätte man eine klare Gliederung, Leute, die was machen mit Instrumenten am Rohstoff, und das findet natürlich auch irgendwo statt, wo denn sonst. Das gleichzuordnen als drei Produktionsfaktoren, die man überhaupt wirklich sinnvollerweise untereinander schreiben kann und wo man sagt, na, die sind zusammen der Input und dann noch eine Größe dazu, bei der lässt dieses Schaubild etwas offen, ob es jetzt ein Produktionsfaktor ist oder nicht, also ist es der dreieinhalbte, technisches Wissen. Also das, je komplizierter die Apparatur, umso größer erstmal die wissenschaftliche Anstrengung, wie sie steht, umso höher vielleicht auch die Anforderungen an die Qualifikation derer, die sie bedienen, vielleicht auch umso niedriger, je besser der Apparat. Das nebeneinander zu stellen, hat überhaupt bloß eine Rationalität. Unter welchem Gesichtspunkt sind diese drei Sachen überhaupt kommensurabel? Was ist ihr gemeinsames Maß, das es erlaubt, sie als Faktoren in einen Topf zu schmeißen? Die Produktion nach ihrer sachlichen Seite hin ist es nicht. Das, was es ist, ist der Standpunkt des Kapitalisten, der alle diese Sachen kaufen muss. Im Namen des Geldes, das er ausgibt, wird natürlich alles kommensurabel. Da wird auf einmal auch deutlich, weshalb der Boden hier eine Rolle spielt. Weil der Kapitalist dafür, dass er produziert, einen Fleck Boden braucht und den muss er mieten oder kaufen oder verzinsen, wenn er ihn besitzt, ideell oder praktisch. Im Namen der betriebswirtschaftlichen Rechnung geraten Arbeiter und ihre Instrumente auf ein und dieselbe Ebene, nämlich im Namen dessen, dass für beides Geld gezahlt wird. Ja, dann wird die Sache natürlich sehr einfach, dann hat man es hier ja gar nicht mit Produktionsfaktoren zu tun, sondern mit den Gegenständen, die ein Kapitalist kauft, die er mit seinem Geld kommandiert. Das ist der Gesichtspunkt. Was muss ein Kapitalist alles mit Geld zusammen kommandieren, so damit für ihn ein Produktionsprozess draus wird? Für ihn auch noch unterstrichen. Er ist das geheime Subjekt dieses ganzen Schaubilds. Na gut, könnte man sagen, haben die Ökonomen halt was vergessen, schreiben wir ihn dazu. Nur ab da, wenn man den dazu schreibt, denkt man über was ganz anderes nach. Dann denkt man darüber nach, welche Eigentümlichkeiten hat eine Ökonomie, die alles übers Geld abwickelt. Wo Arbeit, Produktionsmittel und Boden kommensurabel werden als Faktoren, für die ein Preis zu entrichten ist. Worum geht es einer Ökonomie, der es auf den Preis ankommt und wo einer kalkuliert, seinen Erlös im Verhältnis zum Input, und der Input ist dann auch bloß ein anderer Name für das aufgewandte Kapital, und mit Kapital ist jetzt Geld gemeint. Ja gut, letztendlich liest man dann mal im Kapital von Karl Marx nach und weiß so ungefähr, worauf es da ankommt. Bloß an der Ecke macht die Ökonomie als Wissenschaft eben überhaupt nicht weiter. Sondern das, was überhaupt nur einen Schein von Vernunft hat, wenn man an den Kapitalismus denkt, nimmt die Ökonomie, und das kann ich durch dieses Schaubild natürlich nicht belegen, aber ich garantiere, jedes Lehrbuch ist ein einziger Beleg dafür. Die Ökonomie nimmt dieses Verhältnis als überhaupt das Grundverhältnis der Produktion. Sie meint, sie könnte ohne die Größen Preis, Kapital im Sinne des Geldes, ohne den Zweck Mehrwert, Profit, ohne die Verhältnisse, könnte sie frank und frei über Arbeit, Boden und Kapital als Produktionsfaktoren reden. Sie kann sogar noch in einem weiteren Sinne darüber reden, das ist jetzt nicht durch ein Zitat dokumentiert, aber so geht die Ökonomie dann überhaupt zum nächsten Schritt weiter. Dazu muss man ungefähr dieses oberste Schaubild in umgekehrter Richtung lesen. Sie ist ja auch der Überzeugung, dass dieses universale Sozialprodukt nicht bloß von den drei Faktoren geschaffen ist, sondern dass es sich auch auf diese drei Faktoren wiederum verteilt. Die Gleichung geht nicht nur von links nach rechts, sondern auch von rechts nach links. Und dabei ist die Unterstellung der Ökonomie, dass jedem Faktor der Arbeit das zukommt vom Produkt, was er beigetragen hat zur Produktion. Dass sich das also wieder gerecht verteilt, je nach dem Beitrag des einzelnen Produktionsfaktors. Nochmal, von einer Erinnerung her gedacht, was in einem Produktionsprozess passiert, ist es unmöglich, von dem Produkt gewisse Anteile dem einen oder anderen Produktionsfaktor in Anführungsstrichen zuzurechnen. Wenn ein Mensch mit einem Hammer einen Nagel einschlägt, wie viel Prozent entfallen dann auf den Hammer und wie viel auf den Nagel und wie viel auf den Menschen, der den Hammer führt? Das ist eine schlechterdings unsinnige Frage. Und erst recht ist es unsinnig zu fragen, und wie viel von dem eingeschlagenen Nagel steht dann noch dem Grundbesitzer zu? Und das bleibt, auch wenn man sich eine noch so riesige Fabrik vorstellt. Wenn man das von der Sache her nimmt, ein Mensch arbeitet an seinem Stehpult in einem Atomkraftwerk. Das ist gewissermaßen sein Instrument, der Apparat, der Reaktor, den er fährt. Und der Output sind Kilowattstunden. Dann zu sagen, von diesen Kilowattstunden entfallen die erste Million auf den Apparat, die zweite Million auf den, der ihn steuert, ist Unsinn. Denn im Produktionsprozess ist das ja gerade eine Einheit, deswegen heißt das Ding ja auch Prozess. Für die Ökonomie, weil sie insgeheim eigentlich alle Maßstäbe der kapitalistischen Produktion im Sinn hat, bloß so, dass sie gar nicht von ihnen reden will, für die ist dieser Rückschluss vom Produkt auf seine Verteilung furchtbar einfach. Jeder hat ja was gekostet von denen, die da eingehen. Das Kapital hat was gekostet, der Arbeiter hat was gekostet, der Boden, der Grundbesitzer, die Rente, die Grundrente hat was gekostet. Ja, da ist das Rätsel ja schon gelöst, freut sich der Ökonom. Genau das, was Sie gekostet haben, das ist auch Ihr Anteil am Produkt. Sodass die ganze Gleichung im Grunde in sich zusammenfällt. Der Ökonom hat hier an die schlichte Erinnerung gedacht, für alles auf dieser Welt wird bezahlt. Und aus dieser Trivialität, dass in dieser Welt für alles bezahlt wird, macht er mindestens zwei Funktionsgleichungen. Die eine geht von vorn nach hinten, vom Faktor zum Produkt. Die nächste ergänzt diesen Schwindel durch das Umgedrehte, die geht von hinten nach vorn und sagt, so viel wie das Produkt, der Faktor beigetragen hat, so viel kriegt er. Das ist das ganze Geheimnis ökonomischer Kreislaufmodelle. Eine Trivialität des Kapitalismus, vom Kapitalismus zu lösen und als ein Sachgesetz des Produzierens überhaupt vorstellig zu machen, ja jetzt ist das, was eigentlich die Logik dieses Verhältnisses ausmacht, weg. Stattdessen unterstellt die Ökonomie als die Logik dieses Verhältnisses einen in sich aufgehenden Kreislauf. Was von den Faktoren zur Produktion geht, geht vom Produkt wieder zu ihnen zurück. Das, wirklich dieser schlichte Schwindel, ist das Weltbild der Ökonomie. Und das ist das Expertenwissen. Das muss ich jetzt noch an der zweiten Stelle verdeutlichen, damit es dann hinterher wieder zurückgehen kann zu den ökonomischen Kommentaren zum Umweltzeug und zu der Technikfolge. Dieses Zitat von dem Herrn Wicke, die ökologischen Milliarden, hat verschiedene seltsame Seiten. Ich will nur mal an den Preisgedanken, die Theorie des Preises hinweisen, die hier unterstellt ist in dem Zitat. Also er sagt, zur Kostenrechnung empfiehlt irgendein Dritter zwei Methoden. Entweder fragen Meinungsforscher, welchen Preis die Bürger für einen Waldbesuch maximal zu entrichten bereit wären, wenn sie Eintrittsgeld bezahlen müssten. Oder die Interviewer ermitteln, was Ausflügler tatsächlich aufwenden, um in den Genuss eines Waldspaziergangs zu kommen. Lassen wir mal eben kurz das Ermittlungsproblem dieses Menschen beiseite und denken nur dran, als was wird denn hier der Preis genommen? Da ist meine Behauptung, das, was ich eben über das Kreislaufmodell der Ökonomie gesagt habe, dem Input entspricht der Output. Der anteiligen Leistung eines Produktionsfaktors entspricht das anteilige Einkommen, also auch wieder das, was ihm von dem Produkt zusteht. Diese Idee eines Kreislaufs, am einzelnen Gut ausgedrückt, ist die ganze ökonomische Theorie des Preises. Sie hat nämlich schlicht zum Inhalt, der Preis ist das, was dem, der was kauft, gerechterweise für das, was er hinlegt, auch zusteht. Das ist so blöd. Also ich kann es nicht ändern. Das kennt jeder sowieso aus seinem Alltag. Er kriegt für sein Geld nicht mehr, als was das Geld im Verhältnis zum Preis ist. Als Bestandteil der ökonomischen Kreislauftheorie wird hier ein gerechtes Entsprechungsverhältnis unterstellt. Im Preis bekommt der ihn entrichtet, haargenau das, was er sich wünscht. Der Preis ist das Entsprechungsverhältnis zwischen seinem Aufwand und seinem Bedürfnis. Wenn es dafür überhaupt irgendeinen empirischen Beweis braucht, und die Ökonomen, die haben gerne empirische Beweise, dann besteht ja in der schlichten Erinnerung, tja, wenn das nicht so wäre, würde denn dann einer diesen Preis bezahlen? Diese ökonomische Ideologie, mal ihrem sachlichen Gehalt nach ausgedrückt, das, was jeder als das Zwangsverhältnis unterm Geld kennt, dieses Zwangsverhältnis, sich mit seinem Geld in Bezug auf gegebene Preise einzurichten, das kennt der Ökonom, auf das spielt er an. Was anderes steht ihm gar nicht zu Gebote, das will er auch interpretieren. Aber jetzt sagt er gar nicht, diese schlichte, jeden auch irgendwie bekannte, noch nicht mal mit Wissen hat es gar nicht mal groß was zu tun oder mit Wissenschaft, dieses jedermann bekannte Zwangsverhältnis des sich Einteilens, das hierzulande Geld Kommando bedeutet, sich kommandieren lassen, der Weg zum Geld ist, das, was man daraus kriegt, das Maß der eigenen Bedürfnisse schon vorgibt. Dieses Verhältnis nimmt die Ökonomie einerseits als solches zur Kenntnis und schmeißt andererseits alles raus, was Kapitalismus und Zwangsverhältnis wirklich ist, sodass nichts übrig bleibt als ein in völlig idealer Weise aufgehender Kreislauf zwischen Bedürfnis und Angebot, zwischen Stärke des Bedürfnisses und Höhe des Preises. So funktionieren ökonomische Kreislaufmodelle im Großen wie im Kleinen beim Geld. Und deswegen ist ein Ökonom sehr mit seinem Expertenwissen präsent. Wenn man ihn fragt, bestimm du doch mal, schätzt du doch mal ab, welche Folgen hat die Technik. Er ordnet es einfach ein. Nichts leichter als das. Sowohl die Anwendung der Technik, hier dieses technische Wissen, wie auch die Folgen der Technik, die kann man beide bezeichnen als Güter, die ihren Preis haben. Entweder als ein Gut, das was leistet, technisches Wissen, und da kommt was raus, deswegen hat es seinen Preis, oder als einen Schaden, den die Produktion anrichtet, dann ist es sowas wie ein negatives Gut, denn man muss einen Preis aufwenden, damit man das wieder repariert. So einfach passt sowohl die Technik wie ihre Folge als zusätzlicher Faktor in die Kreisläufe der Ökonomie hinein. Nichts leichter als das Einordnen. Der einzige Haken, vor dem ein Ökonom sich hier sieht, ist der, den Preis, die Schäden umweltmäßiger Art, diese Technikfolgen, wie er das sieht, verdienen, den kennt noch keiner. Das macht aber nichts weiter, weil entweder denkt man sich dann aus, wie könnte man ihn denn ermitteln? Das ist der Typ unter 1, also unter dieses achte Zitat. Der hat gleich Methoden, wie man diesen Preis ermitteln könnte. Entweder so oder so. Entweder man macht so einen Querschnitt durch die deutschen Zoos und sagt, naja, so viel ungefähr wird der Wald Ihnen dann auch wert sein, wenn Ihnen schon die Viecher so viel wert sind. Vielleicht ein Abschlag für den Unterschied zwischen Flora und Fauna. Oder man fragt Sie einfach, was würden Sie denn zahlen? Das ist aber eigentlich ein Gedanke, der ist einem wirklichen gebildeten Ökonom ziemlich fremd. Ein gebildeter Ökonom, der fährt so weiter wie unser Achtens. Der macht nicht eine Umfrage. Das sind die Ökonometer. Das ist eine etwas verachtete Unterabteilung dieses komplexen Faches. Ein Ökonom als Wissenschaftler macht daraus eine Theorie aus seinem Problem. Das Problem heißt jetzt also, im Prinzip ist doch Umwelt, Schaden, Technik, Folge als Faktor in meine Funktionsgleichungen eingeordnet. Gibt es überhaupt noch mehr dazu zu sagen? Wie ordne ich sie ein? Also das Ganze hieße dann y gleich f von x. Der Umweltschaden ist eine Funktion des Preises, den man den Leuten dafür aufhalst. Jetzt ist die eine Frage heißt, ja, jetzt will ich wissen, wie groß ist dieses F, also wie hoch muss der Preis sein, damit die Umweltschäden unterbleiben. Das ist der erste. Die ökonomische Theorie macht sich nicht so einfach so einen Preis ermitteln wollen, festlegen wollen. Die macht daraus ein theoretisches Problem. Wie muss diese Funktion zwischen y und x, zwischen Umwelt und Preis, zwischen Gebühr und Wirkung der Gebühr, wie muss diese Funktion prinzipiell beschaffen sein? Muss es eine siebendimensionale Kurve ohne Bruch sein, mit sechs Wendepunkten? Muss sie konvex sein oder konkav? Darf sie einen Sprung haben? Na, jetzt macht er seine Antwort. Legt man Normen fest oder definiert man Höchstwerte für Emissionen, so bedeutet dies, innerhalb der festgelegten Grenzen ist alles erlaubt, die Natur ist bis dahin zum Nulltarif zu haben. Und jenseits der Norm ist der Preis prohibitiv. Strikte Einhaltung ohne Ausnahme beinhaltet einen unendlich hohen Preis. Es ist eine sehr komplizierte Kurve, die springt gleich von Null auf unendlich. Ja, ihr braucht nicht zu lachen, das ist die Konstruktion, die lebt vom mathematischen Bild. Ökonomisch sinnvoller und viel leichter zu zeichnen ist es, solche Preissprünge von Null auf unendlich zu vermeiden. Ökonomen operieren deshalb, weil das irgendwie besser passt, weil es dann überhaupt bloß eine Theorie hergibt, wo man sagen kann, diese Funktion ist folgendermaßen, muss man sie beeinflussen, damit es so peu à peu von Null auf unendlich geht. Also deshalb operieren Ökonomen lieber mit einem flexibleren Instrument, nämlich mit Nutzungspreisen, die dem verursachten Schaden entsprechen. Die Produzenten werden entsprechend den bei der Produktion entstehenden Umweltschäden belastet und versuchen, diese Belastung auf die Konsumenten der umweltschädlichen Güter als die eigentlichen Verursacher zu überwälzen. Diese Überwälzung wird umso besser gelingen, je weniger flexibel die Verbraucher reagieren. Sind dagegen nur wenige Konsumenten bereit, den neuen Preis zu zahlen, wird das Gut vom Markt verschwinden. Dieses Verfahren ist effizient, weil nicht durch Vorschriften, sondern durch flexibles Handeln der Einzelnen eine Umstrukturierung der Nachfrage und der Produktion erreicht wird. Ein Preis, der dem Schaden entspricht. Sachlich gesehen werden hier wieder inkommensurable Dinge in eins gesetzt. Der Schaden ist zum Beispiel eine Krankheit, ist zum Beispiel ein entgangener Urlaubsgenuss, weil zufällig daneben den Strand rauf eine Chemiefabrik explodiert ist. Der Preis ist zum Beispiel die Ruinierung von Lebensgrundlagen wie Wasser, ist die Unmöglichkeit, noch Quellwasser zu trinken und der Zwang, auf weiß der Teufel was, Schnaps oder so zurückzugreifen. Gleich zu sagen, wir brauchen eine Gebühr, einen Preis für Umweltschäden, der dem Schaden entspricht, das lebt wieder von der stillschweigenden Unterstellung, dass es sich hier sowieso von vornherein nur um Vermögensschäden handelt. Dass jeder Schaden auszudrücken ist in Geld. Der führt sich hier auf, das Realistische dazu wäre ein Versicherungsfachmann, der auch noch ein verlorenes Auge in ungefähr 30.000 Mark umrechnen kann. Das ist die Denkweise, natürlich, das ist auch das Praktische, davon hat er es her. Aber er sagt gar nicht, na gut, dann gehen wir doch den Vermögensschäden nach und wer sie belegen kann, der kriegt das. Der kriegt dann die Gebühr und dann kriegt man schon allmählich raus, wie teuer das ist. Das wäre wieder ein Übergang so ungefähr zu dem Typen vorher, der Umfragen machen will. Ein wirklicher Fachökonom, der will gar keine bestimmte Entsprechung festlegen. Der lässt sich auch auf nichts festlegen, wann diese Entsprechung erreicht wäre. Sondern der stellt überhaupt das prinzipielle Ideal einer Entsprechung auf. Der lässt sich nicht dadurch, durch das, was ich gesagt habe, jetzt widerlegen, dass das inkommensurabel ist, sondern er sagt ja nur, ja, aber ich postuliere ja auch nur mit einer Funktionsgröße namens f oder meinetwegen f'. Mit der postuliere ich einen gerechten Zusammenhang zwischen Preis und Schaden. Und wenn der erreicht ist, ja, was tritt denn dann eigentlich ein? Entweder oder, entweder passiert gar nichts. Weil die Konsumenten, die hier nebenher auch noch die Schuldfrage zugeschoben kriegen, sich überhaupt nicht ändern. Dann wird bloß alles teurer und sonst ändert sich gar nichts. Naja gut, dann ist es immerhin teurer geworden, könnte der Böwenzer sagen. Aber das ist ja irgendwie nicht gerade die Therapie für das Problem, zu dem er angetreten ist. Deswegen sagt er auch nur, na gut, das ist ein Grenzfall, an den muss man auch denken. Aber vor allem ist ja davon auszugehen, nicht immer ist ja die Nachfrage starr. Die werden sich schon irgendwie nach dem gehobenen Preis richten und sobald jemand was Billiges anbietet, schlagen die gnadenlos zu, die Konsumenten, wie man sie kennt. Man sieht hierin, mal abgesehen davon, dass hier dieser Schwindel weitergeht, die ganze Ökonomie dreht sich um den Konsumenten. Ausgerechnet diese trostlose Figur, die bloß kaufen kann und nur das, was es längst gibt, die sich bloß einteilen darf mit ihrem Geldbeutel, die, der Endverbraucher noch dazu, der wäre gewissermaßen der Diktator der ganzen Produktion. Das ist das apologetische Ideal, das den Kapitalismus verherrlichende Ideal, was ich schon ganz zu Anfang erwähnt habe, dieser ganzen Wissenschaft. Als wäre der ganze Kapitalismus mit Preisen und Löhnen nur erfunden, damit die Menschheit sich wunderbar bedient fühlt. Hier kommt aber noch die andere Seite der ökonomischen Ideologie zum Tragen. Die Menschen sind nicht nur als Nutznießer der Ökonomie gedacht, sondern auch als letztlich wunderschön manipulierbare Nutznießer. Es glaubt niemand so fest an den Materialismus als einzige Bewegungskraft im Menschen, wie die Ökonomen. Bloß kennen sie den Materialismus der Leute nur als die Not, sich einzuteilen. Und das ist die ganze ideologische Leistung, von der diese Wissenschaft lebt. Sie übersetzt die Not, sich einzuteilen im Kapitalismus, in die Erfüllung aller materiellen Wünsche und Anliegen, die ein Mensch so auf Lager hat. Und dann kommt natürlich auch raus, ja, wenn den Leuten die Umweltschäden zu teuer gemacht werden, dann werden sie auch schon nach und nach sich darauf umstellen und Sachen kaufen, da ist der Umweltschaden gleich null. Und dann ist er sogar noch furchtbar stolz, also nach diesen ganzen Wenn-Wenn-Wenn-Sätzen ist er sogar noch furchtbar stolz, dass das Ganze ohne Befehl geht. Sachlich betrachtet ist zu dieser ökonomischen Theorie der Technikfolgenabschätzung zweierlei zu sagen. Es erfüllt einerseits den Tatbestand eines weltfremden Kinderkrams. Denn selbst wenn man es mal von der Ecke her nimmt, es werden Gebühren gemacht, wenn jemand trägt, und Gebühren aus und schafft sein Giftmüll nach Nigeria. Die ganze Welt ist voller Beispiele dafür, wie Kapitalisten wirklich mit Gebühren verfahren. Wenn sie drittens allesamt diese Gebühren auf den Konsumenten abwälzen, dann zeigt sich bloß noch einmal mehr, wie trostlos die Figur des Konsumenten ist, weil sämtliche Konkurrenten machen ihm das Leben teurer. Es ist schon sehr in diesem rein lebenspraktischen Sinne dumm, was Ökonomen aus ihren Modellen, aus ihren Kreislaufmodellen folgern. Andererseits, es ist natürlich auch wieder ein sehr weltkluges Ideal, sich einfach vor das Umweltproblem hinzustellen und zu sagen, ach, am besten regelt das der Staat mit Gebühren. Das ist die ganze Weisheit, die drinsteckt, und die kann wirklich jede Putzfrau. Wobei ich komme noch drauf, was Putzfrauen für eine Rolle spielen in der Hierarchie dieser Bildungsgesellschaft. Aber das ist wirklich der schlichte Einfall, der überhaupt das Realistische an dieser ganzen ökonomischen Theorie ausmacht. Ich hätte gerade so gut sagen können, das fällt auch noch dem Kanzler ein. dass man Umweltschäden am besten dadurch vermeidet, dass man sie teuer macht. Deswegen macht er ja auch alles, dass es nicht so teuer wird. Die eigentliche Hauptsache für Bücher solcher Art ist aber auch gar nicht, dass jetzt irgendwie die Politik sich furchtbar danach richtet, denn die macht sowieso schon immer die Gebühren, die sie nötig findet und wartet nicht erst drauf, dass ein Ökonom ihr die Problematik der Gebühren erläutert. Also dass das ein f in y gleich f von x ist und dass eine Kurve zwischen 0 und unendlich sein muss. Das geht Politiker auch nichts an. Das macht denen auch nichts aus beim Regieren, dass die Ratschläge, mit denen die Ökonomen sich ihnen anbieten, nicht für die Praxis, für die Frage, na welche Gebühr soll ich denn jetzt verhängen, überhaupt nichts hergibt. Entweder erfährt ein Staatsmann doch von seinen Ökonomen, na da müsste man mal eine Umfrage machen, die nie stattfindet und deren Ergebnisse ja auch selber ein Witz wären. Noch erfährt er von seinen Theoretikern die Maximen, also irgendwie so eine Wissenschaft des gerechten Gebührenfindens. So führt sich ja der Böwenter auf, als würde er das gerade entwickeln. Vielleicht kriegt er sogar Geld für ein Forschungsprojekt. Aber bestimmt nicht so ist das Verhältnis zur Politik, dass die jetzt gespannt drauf warten. Dann wüssten sie endlich, wie sie dem Umweltproblem und der Technikfolge beikommen. Sondern, das ist die Rückkehr zu dem Punkt, der vorhin schon gesagt war, sogar von den Problemen ihrer Auftraggeber, von den wirklichen Problemen, die ein Staat mit den Folgen der von ihm inszenierten Technik haben mag, sogar von denen emanzipieren sich, lösen sich Geisteswissenschaftler, wenn sie das Denken anfangen. Sie nehmen das Problem nicht als das, wie es ist, sondern je nach ihrer Wissenschaft als ein prinzipielles Ordnungsproblem. Und sie führen daran den Nachweis, dass es in ihr Theoriegebäude als Problem wunderbar reinpasst. Das ist andererseits auch der ganze praktische Effekt ihrer Wissenschaft. Dass sie den Nachweis führen, wie sie als Theoretiker mit ihren längst gedachten Gedanken das neue Problem ihres Auftraggebers stellen können. Sie stellen das Problem als wissenschaftliches. Das ist ihre Leistung. Man kann daraus nach der anderen Seite hin entnehmen, der Gang der Dinge in dieser Gesellschaft, also in der Demokratie und im Kapitalismus, dass die Macher dieser Wirtschaft und dieses Staates immer wissen, was sie zu machen haben, das ist völlig unabhängig davon, dass sie erstmal ihre Aufgaben auf den Begriff bringen. Zwar soll über alles nachgedacht werden, aber das Nachdenken ist frei und findet auf eine Art und Weise statt, dass noch nicht mal der Auftraggeber sich in den wissenschaftlichen Abteilungen der Problemstellung gescheit wiedererkennen kann. Na klar, wenn es so zugeht wie bei diesem Funkkolleg, dass hinterher die Wissenschaft darin besteht, die trübseligen Kamingespräche eines enttäuschten Parlamentariers abzudrucken. Also wenn da überhaupt keine wissenschaftliche Bemühung mehr stattfindet, außer man gibt dem Setzer den Auftrag, dann kann jeder Politiker sich da natürlich wiedererkennen. Aber schon wenn es ein bisschen anfängt, theoretisch zu werden und der macht ein Grundsatzproblem über die Akzeptanz von Politikern draus, dann denkt der Politologe das Seine und der Politiker denkt an seine Wählerstimmen und ihm fallen seine Hausfrauen in Sindelfingen ein, die er betören muss. Und das ist nicht dasselbe. Und wenn eine Bürokratie sich überlegt, wie erwischen wir den Umweltsünder, der uns unseren Fischteich kaputt gemacht hat, dann soll der gefälligst auch dem Fischereiverein seinen Vermögensschaden ersetzen, dann kommen die Bürokraten und die Richter völlig ohne einen Ökonomen aus, der ihnen bescheinigt, das wäre überhaupt das Allervernünftigste. In deren Problemstellungen kann sich kein normaler Mensch mit seinen wirklichen Problemen bedient finden. Aber das hat halt für die unterschiedlichen Personagen dieser Gesellschaft unterschiedliche Folgen. Die Macher von Staat und Kapital kommen ganz ohne diesen Begriff aus. Und die anderen leider auch. Ein Zwischenresümee bevor ich dieses andere über die Philosophie dann nicht mehr behandle. Ich möchte es nochmal methodisch klarstellen. Problem oder Problematik. Das kennzeichnet immer ein praktisches Verhältnis, das jemand zu einer Sache hat. Das Wort Problem oder Problematik hat genau genommen in der Wissenschaft nichts zu suchen. Die Wissenschaft, wenn sie einen Gegenstand erörtert, dann ist sie mit der Suche nach der Einheit vielfältiger Bestimmungen, die man kennt, mit der Suche nach den Ursachen für bekannte Wirkungen, mit der Suche nach den Folgen bekannter Gründe befasst. Und das kann lang oder kurz dauern, man kann darüber alt werden oder es im Nu fertig haben. Das ist die Sache. Wenn man sagt, das ist mein Problem, dann spielt man schon an auf das praktische Verhältnis, das man zu dieser Denkaufgabe hat. Problem bedeutet immer, man tritt zu irgendeiner Sache, zu irgendeiner Aufgabe in ein praktisches Verhältnis. Ohne dieses Verhältnis kann von einem Problem nicht die Rede sein. Deswegen habe ich vorhin auch so empfohlen, man soll immer fragen bei Problemen, für wen ist es denn eins und inwiefern ist es denn eins? Die Umwelt ist ein Problem. Ja, für wen jetzt? Soll jetzt an die Fische gedacht sein, die sterben? Dann kann man sich unterhalten über die Lebensbedürfnisse eines Fisches. Ist es für die Trinkwasserfabrik eins? Inwiefern ist es für die eins? Und so weiter. Alles das sind die Probleme, die es wirklich gibt. Der Einstieg bürgerlicher Wissenschaft überhaupt besteht darin, Problem absolut zu nehmen. Ich kann es auch so sagen, besteht in der Behauptung, in der stillschweigenden Behauptung, problematisch zu sein, wäre überhaupt die objektive Kennzeichnung des Gegenstandes. Das wäre eine Eigenschaft, und zwar eine sehr wesentliche, die käme einer Sache zu. Ich brauche da nur noch mal zu verweisen auf das von der Soziologie vorhin. Da sagt er richtig sowas, die soziologische Objektivität des vorgeschlagenen Gefahrenbegriffs. Da werden gar nicht mehr Gegenstände untersucht, die es gibt. Und dann stellt sich heraus, wie notwendig oder wie zufällig schädliche Wirkungen einer Sache sind. Sondern das Verhältnis, in dem Sachen zueinander stehen, wo man dann von Problem oder auch von Gefahr oder von Risiko oder dergleichen reden kann. Diese Verhältnisse werden überhaupt als der eigentliche Gegenstand genommen. Die Sache ist ihre Problematik. Ich kann es auch ganz zurückbeziehen, vielleicht wird es von daher nochmal rückblickend klar, inwiefern schon diese Idee von Technikfolgen, Abschätzung bis hin zu dem Wort ein Kunstprodukt moderner Wissenschaft ist. Da steckt schon die längst gegessene Unterstellung drin, die Technik ist genau genommen, mal von ihren trivialen naturwissenschaftlichen Seiten abgesehen, die Technik ist genau genommen die Probleme, die sie macht. Sie hat Folgen. Ich behaupte das allgemein über die bürgerliche Wissenschaft. Sie sucht die Identität ihrer Gegenstände, das, was sie als Wissenschaft über sie ausmacht, in ihrer Problematik und dispensiert sich gleichzeitig davon anzugeben, für wen inwiefern diese Sachen überhaupt problematisch sind. Problem ist in der Wissenschaft, in der bürgerlichen Wissenschaft, in seltsamer Weise eine absolute Eigenschaft. Da ist natürlich schon einiges unterstellt. Wenn man sagt, diese Sache, die ist sehr problematisch, dann steckt darin natürlich die Anspielung auf ein Interesse an dieser Sache drin. Das geht ja nicht verloren, dass Problem immer ein praktisches Verhältnis zu dem Gegenstand bedeutet. Problem absolut zu sagen, Heißt also auch, man geht von einem ganz prinzipiellen, gar keiner weiteren Bestimmung bedürftigen Interesse an, praktischem Verhältnis zu dieser Sache aus. Im Sinne dieses Interesses will der Gedanke, der wissenschaftliche Gedanke verfahren, wenn er zu einer Sache Problem sagt. Umgedreht gesagt, wenn ein prinzipielles Interesse die erste Unterstellung des wissenschaftlichen Gedankens ist, es besteht im Prinzip ein Interesse an diesem Gegenstand, insofern ist er problematisch, dann ist die Aussage über den Gegenstand schon, also das, was die Problemstellung dann leitet, das ist eine Einschätzung dieses Gegenstandes, auch ohne dass man sagt, für wen und inwiefern, der muss dienlich sein. Von der Problematik eines Gegenstandes zu reden, heißt, über seine Dienlichkeit, seine Zweckmäßigkeit zu resonieren. Ich weiß nicht, ob der Gedanke klar ist, ihr könnt es euch bei der normalen Verwendung von Worten des Begriffs Problem klar machen. Das geht immer drauf, taugt die Sache für das, was sie soll? Taugt sie mir, wenn man sagt, das ist ein Problem? Wenn man jetzt aber nicht sagt, für mich ist diese Sache ein Problem, ich weiß nicht, wie ich in 0, nix von hier in die Ferien komme, das ist mein Problem. Dann ist es die Suche nach praktischen Hilfsmitteln für ein Interesse. Jetzt aber von einer Sache zu sagen, sie ist problematisch, blendet einerseits alle wirklichen Interessen und Bedürfnisse und Umgangsschwierigkeiten mit dieser Sache aus, unterstellt aber ein ganz prinzipielles Verhältnis dieser Art. Die Dienlichkeit der Sache prinzipiell für eine ganz prinzipielle Interessiertheit an ihr. Das ist gewissermaßen die Form bürgerlichen Nachdenkens. Das Prinzip wissenschaftlicher Problemstellung im Kosmos der bürgerlichen Wissenschaften. Und die Disziplinen unterscheiden sich nach den Gesichtspunkten, wie sie dieses leere Verhältnis dienlich führen, wie sie das methodisch ausführen. Also, ob die Idee der Dienlichkeit festgemacht wird an der Idee eines Kreislaufs, in dem ein materieller Input und ein materielles Interesse sich wechselseitig bedingen. Und da ist die Idee des Kreislaufs, die mathematische Formel, die das beschreibt, als gelingendes Kreislaufsverhältnis. Das soll die Identität der Sache namens Ökonomie sein. Da ist die Idee der Dienlichkeit ökonomischen Treibens. Wofür? Ja, für alles, was mit Ökonomie überhaupt verbunden ist, für jegliches Interesse, völlig undifferenziert. Ja, dass verschiedene Klassen in dieser Gesellschaft unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Interessen haben, das interessiert diese Ökonomie nicht, davon gerade sieht sie ab. Aber dass ihr Gegenstand, das Wirtschaften, zu bestimmen sei, dadurch, dass dieser Gegenstand dienlich ist, und zwar überhaupt und prinzipiell, das ist die ganz grundsätzliche Idee, die in der Ökonomie die Gestalt eines Kreislaufs bekommt. Dasselbe ist die Idee, wenn ein Soziologe sagt, na, das ist aber sehr problematisch. Was da an gesellschaftlichen Folgen aus der Technik rauskommt, das ist ja überaus problematisch. Und das wofür und inwiefern wird in dieser Wissenschaft beantwortet, dadurch, dass das Funktionieren dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs, in dem Technik stattfindet, dass dieses Funktionieren selbst einen interessieren muss, dass man Funktionsprobleme des gesellschaftlichen Zusammenhangs als solchen, wie klappt dann noch das Funktionieren der Gesellschaft, dass man das zum Leitfaden von Überlegungen machen muss. Untergräbt sich hier nicht der funktionelle Zusammenhang der Gesellschaft selbst? Das ist die Idee von Problematik in der Soziologie. In der Politologie ist es ja auch schon illustriert worden. Ich will damit sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, damit, dass Problematik das erste Wort und der erste Gedanke des bürgerlichen Denkens ist. Und dieser Fehler wird nie wieder rückgängig gemacht, der wird fruchtbar gemacht. An ihm unterscheiden sich Wissenschaften mit ihren unterschiedlichen Idealen der Funktionalität, der Dienlichkeit oder, die andere Seite dazu gesagt, als Forschungsgegenstand der Problematik eines Gegenstandes. Kurz gesagt, die Wissenschaften sind unterschiedliche Disziplinen des Problematisierens, des Problemestellens. Das bedeutet, das Problematisieren heißt natürlich auf der anderen Seite, es wird dann immer auch ein Gesichtspunkt der Dienlichkeit behauptet oder zumindest ein Prinzip, nach dem ein solcher Gesichtspunkt der Dienlichkeit eines Gegenstandes ausfindig zu machen wäre. Und insofern bedeutet das Problematisieren als Werk der Wissenschaft zugleich immer schon ein sehr prinzipielles Sinnstiften. Nichts ist verkehrt nach Maßgabe dieser Wissenschaft, wenn diesmal als wissenschaftlichen Gegenstand würdigt. Alles passt hinein in ihre Theorien für das, was zweckmäßig und dienlich ist. Vielleicht als negatives Element. Aber als negatives Element in diesem Zusammenhang ist es dann auch schon wieder verkraftet und aufgehoben. Problematik eines Gegenstandes zu erörtern, ist was anderes als ihn zu verurteilen. Zu sagen, das hätten die Menschen besser nicht gemacht und das sollten sie schleunigst lassen. So weit geht der Problematisierungsgedanke nicht, weil er auf der anderen Seite immer ein Sinnstiftungsgedanke ist. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so klar geworden ist, aber muss ich ja kurz fassen hier. Auf alle Fälle ist vielleicht das eine klar. Es ist immer eine Konstruktion von Problemen, die jeden normalen Menschen die Auffassung nahelegen, auf seine wirklichen Probleme kennt es auf alle Fälle überhaupt nicht an. Entweder er entdeckt sie im Kreislauf des Ökonomen, in den Revolutionstheorien des Soziologen, in den Loyalitätsproblematiken der Politologie oder sonst wo wieder, oder er hat mit seinem persönlichen Problem kein Recht. Eine Übersetzungskunst für jeden, der praktische Probleme hat, wird damit angeboten. Und in dem Sinne regelt das Denken, das wissenschaftliche Denken, durch die Prinzipien seiner Problematisierungskunst auch schon sein Verhältnis zur Macht, also zu den Größen, die den Fortgang der Gesellschaft wirklich praktisch bestimmen. Es erklärt sich für alles, was denen am Zeug fliegt, von vornherein für unzuständig. Denen ist es mit einer Wegübersetzung der wirklichen Probleme in lauter eingebildete Problemstellungen sehr zu Diensten. Denn die Macht, die bei uns herrscht, kann eine Wissenschaft, die sie auf den Begriff bringt, die sagt, so und so läuft, folgende Wirkungen liegen an diesen und jenen Ursachen. Eine solche Wissenschaft kann die Macht hierzulande tatsächlich nicht übermäßig gut gebrauchen. Jetzt käme halt eigentlich ein Durchgang durch diese Komiker des bürgerlichen Denkens, also in der Sphäre der Philosophie, in der man, ich will da nur das Prinzip zu sagen, in der man beobachten kann, was dabei rauskommt, wenn diese Form wissenschaftlichen Denkens sich überhaupt ganz absolut nimmt. Jetzt bleibt nämlich gleich überhaupt nichts anderes übrig von der Problematik irgendeines Gegenstandes auf der Welt, nehmen wir die Technikfolgenabschätzung, als der schöne Widerspruch. Einerseits haben die Menschen doch alles gemacht und andererseits werden sie von den Wirkungen ihres Tuns ereilt. Ungefähr so philosophisch, wie der Soziologe daher redet. Und während der Soziologe noch Erinnerungen einbaut wie Legitimationsversprechen und Sicherheitsversprechen und bürokratischer, demokratische Risikolegalisierung und so, und man kann doch immer denken, ach so, der meint, wenn Grenzwerte erlassen werden, ist bis zu den Grenzwerten alles erlaubt. Also sowas kann einem noch einfallen, wenn ein Soziologe von Risikolegalisierung redet. Statt diese Richtung einzuschlagen, geht der Gedanke der Philosophie in die Bilderwelt. Die tun es nicht unserem Prometheus, weil der ein Bild für die Grundsätzlichkeit, für die Urmenschlichkeit des von ihnen ausfindig gemachten Problems ist. Dabei ist das Problem immer wieder sehr langweilig und immer dasselbe. Nehmen wir nochmal das bei der Technik. Jetzt sind doch bei der Technik, weiß Gott, nicht so übermäßig schwierig auseinanderzuhalten die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und ihre technologische Umsetzung und die staatlichen und kapitalistischen Interessen, in denen sie verwendet wird, und drittens die Konsequenzen, die daraus folgen für den Lebensunterhalt und die Gesundheit. Das sind doch drei Sachen. Man kann ja sonst drüber denken, was man will, aber dass es drei verschiedene Sachen sind, das ist doch nicht so schwierig. Tja, wenn man aber sagt, die Technik, und jetzt vergesse ich da mal die Unterschiede, und alles, was ich als die Folgen ihrer Verwendung kenne, das denke ich jetzt als Folge der Technik und nicht ihrer Verwendung, ihrer gesellschaftlichen. Dann hat man erstens einen Unsinn gedacht und zweitens einen sehr produktiven Unsinn. Denn jetzt kann man Technik selber ja auch noch ein bisschen übersetzen, dann ist es gar nicht die praktische Anwendung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern dann nimmt man den übernächsten Allgemeinbegriff, der heißt wissenschaftliches Denken. Also ist Technik wissenschaftliches Denken. Auf der anderen Seite sagt man zu den Folgen ihrer Anwendung, dass es gar nicht die Folgen ihrer Anwendung sind, sondern ihre Folgen. Dann redet man auch nicht über die Folgen, sondern über eine Eigentümlichkeit dieser Folgen, nämlich, dass sie angeblich, man hat nämlich die Interessen aus der Gesellschaft, die darüber befinden, ja rausgekürzt, dass diese Folgen angeblich vorher noch niemand gewusst hat. Man hat also übernächste Abstraktionsstufe als Begriff der Folgen, der Technik Folgen, nicht vorausgesehene Realität. Denk mal zurück. Ein schlichter, bewegter Student möchte denken, Technikfolgenabschätzung, das wäre das Gebot der Stunde. Fragt einen Philosophen, ja, welche Folgen hat denn die Technik? Und dann wird er erstmal mit zwei völlig verfremdenden Verallgemeinerungen bedient. Ja, du sagst Technikfolge und denkst vielleicht an deine Bronchien. Aber im Grunde ist Technik bloß ein Bild für wissenschaftliches Denken überhaupt. Die Folgen sind ein Bild für nicht vorab erkannte Konsequenzen andererseits, also für Unwissen. Und du hast es ja schon gesagt, Technik folgen, jetzt erkläre ich dir das mal. Du hast jetzt behauptet, Unwissen ist die Folge von Wissen. Da strahlt der Philosoph und hat ein wunderschönes Problem. Unwissen als Folge von Wissen, da geht es aber los, da können wir philosophieren. Eine Aporie des Denkens ist auf dem Tisch. Aporie, das ist, wenn kein Weg mehr weiterführt. Dasselbe lässt sich auch mit anderen Verallgemeinerungen machen. Das sind die, die dieser Typ hier wählt. Ja, Technik, da setzt sich doch der menschliche Wille durch. Da passiert doch nichts als das, was man will. Absicht. Technik ist doch gerade der Inbegriff der Instrumente, die der Wille sich zurechtmacht. Also sehen wir mal ab von dem, wer will, wer was will, sondern halten nur fest, hier wird gewollt, und zwar gnadenlos, Wille. Auf der anderen Seite die Folgen. Jetzt interessiert uns nicht weiter, wie sie beschaffen sind, worauf sie zurückgehen, sondern dass die als Folgen nicht gewollt sind. Das haben wir wieder. Nicht gewollt ist als Folge des Wollens. Großartig. Schaden als Folge von Nutzenerwägungen, wieder eine neue Aporie und so weiter und so weiter. Das Philosophieren kommt in Fahrt und es hat eine klare Auflösung. Ja, wenn das hemmungslose Wissen, das hemmungslose Wollen sich immerzu so selbst ein Bein stellt, dann darf es nicht einfach hemmungslos und sonst wie zu Werke gehen. Das Wissen muss bescheiden werden. Es darf sich überhaupt nur so weit hervorwagen, wie es sich selber zurücknimmt. Denn wir haben ja gesehen, wenn das Wissen immer bloß vor sich hin macht, kommt Unwissen raus. Also muss es sich vorab als Unwissen selber denunzieren, dann hat es vielleicht eine Chance. Wenn man zu diesem Unsinnsgedanken sagt, das wäre die Dialektik der Aufklärung, dann ist man wieder voll drin im Geschäft. Oder man macht an der Willensmasche weiter und sagt, ja, wenn der Wille immer nur sich selbst überlassen auf Durchsetzungen sinnt, dann geht alles schief. Der Wille muss sich also vorab, bevor er sich sortiert, und wirklich der Wille, ne? Dieses Ding, was es überhaupt nicht gibt, es gibt ja nur ganz verschiedene Interessen in der Gesellschaft, die sich gegeneinander durchsetzen wollen. Aber das spielt ja keine Rolle, davon hat man ja gerade kunstreich abgesehen. Also der Wille muss vorab sich beschränken. damit er sich nicht hinterrücks ein Bein stellt. Es müssen für ihn Beschränkungen her. Die Sehnsucht nach einer Ethik wird wieder wach. Ethik als ein Kanon von vorab feststehenden Einschränkungen des Durchsetzungswillens, den man dem Menschen unterstellt. Und alles bloß, sag ich mal jetzt so rum, weil die Leute zu bequem gewesen sind, bei Wille dran zu denken, dass hier von sehr unterschiedlichen Leuten in sehr unterschiedlichem Interesse gedacht und gewollt wird. Das ist der Ausgangspunkt, der gedankliche. Das, wo sie hinwollen, ist eine eindeutige Botschaft. Das Denken braucht Bescheidenheit und der Wille braucht Maßregeln. Und das als Quintessenz der Wissenschaft. Insofern die ganze Wissenschaft eine einzige Botschaft zur moralischen Selbstbeschränkung, eine Propaganda des Untertänigkeitsbewusstseins der prinzipiellsten Art. Dass Menschen sich hinterher hinstellen und sagen, das ist das Werk meiner denkerischen Freiheit, ich habe ermittelt, die Freiheit der Leute taugt nichts, der Mensch braucht Schranken. Diese Sehnsucht nach Unfreiheit, das ist die zusammenfassende Blüte des wissenschaftlichen Nachdenkens. Man kann die verschiedenen Disziplinen der bürgerlichen Wissenschaft auch unter dem Gesichtspunkt sortieren, jetzt vom philosophischen Endpunkt her genommen, wie sie der Freiheit des Menschen mit Einschränkungen hilfreich zur Seite stehen wollen. Da hat jede Wissenschaft ihre eigene Tour. Die Ökonomie will den Materialismus der Menschen dadurch befördern, ihnen zu seiner Freiheit verhelfen, dass sie lauter mathematische Gesetze fungiert, die jedem Interesse seinen funktionalen Stellenwert angeben. Boden, Wasser, Arbeit und Kapital. Ich will sie jetzt nicht alle durchgehen. Alle Wissenschaften, die Psychologie auf ihre Tour, die Soziologie auf ihre Tour, alle konstruieren an einem sinnreichen Verhältnis zwischen Zwang und Freiheit herum, so dass am Ende herauskommt, die Freiheit ist überhaupt erst dann wirklich da, wenn sie sich den zwanghaften Regeln beugt. Ja, nicht denen, die es wirklich gibt, sondern denen, die die jeweilige Wissenschaft erfindet. Aber mit den Regeln, die diese Wissenschaft erfindet, erlässt sie allemal eine prinzipielle Botschaft, nämlich dass Untertänigkeitsgesinnung in dieser Gesellschaft am Platz ist. So, jetzt habe ich damit schon alles über die praktische Funktion der Wissenschaft in dieser Gesellschaft gesagt und auch schon die Hälfte darüber gesagt, weshalb dieses Zeug neben fremdländischen Vokabeln, Mathematik und ein bisschen Physik als Mittel zur funktionalen Unterscheidung der Mitglieder dieser Gesellschaft und ihrer Sortierung gemäß der Hierarchie der Berufe zu Ehren gekommen ist. Die Moral, dieses Prinzip der Unterwürfigkeit, bei dem die Wissenschaft in ihrer höchsten Stufe, nämlich als philosophische Selbstreflexion, endet, mit dem kehrt die Wissenschaft wieder zum Ausgangspunkt der allernormalsten Geisteshaltung eines demokratischen Staatsbürgers zurück. Deswegen ist Wissenschaft auch immer für jeden, der sie studiert und neu anfängt, als Abiturient oder sowas, so seltsam zusammengesetzt. Einerseits aus lauter verfremdenden Konstruktionen, die man beim Verrecken nicht versteht, nach und nach gewöhnt man sich dran, und aus Dogmen, die einem längst vertraut sind. Also Wissenschaft studieren, das ist immer so dieses Wechselbad von, das habe ich doch schon tausendmal gehört, das sagt doch meine Oma auch, und aber so sagt sie das nicht, so seltsam. Weil das alles auf diese moralische Botschaft, der Mensch braucht Regeln. Die Regeln, die gelten auch, ohne dass der Mensch sich um sie kümmert. Sie ereilen ihn hinterrücks, Soziologie. Sie sogar alternativ, je nach Disziplin, die man gewählt hat, auf dieses Prinzip bezieht. Das ist das, was Wissenschaft, bürgerliche Wissenschaft, von normalem staatsbürgerlichem Denken eigentlich unterscheidet. Deswegen, das muss ich noch einflechten, hat wissenschaftliches Denken in der bürgerlichen Gesellschaft auch harte Konkurrenz. Es gibt ja nicht nur diese Sorte komische Figuren, sondern auch Dichter und Pfarrer. Die haben ähnliche Angebote zu machen in Sachen Empfehlung. Eine Haltung der Unterwürfigkeit wäre eigentlich das einzig Senkrechte. Worin unterscheidet sich Wissenschaft eigentlich von Dichtung oder Religion? Eigentlich nur noch in einem. Sie wird ihre Erinnerung daran, dass sie Wissenschaft ist, nicht los. Denn immer noch, sie ist die komplizierte Weltanschauung, die zu allen moralischen Empfehlungen sagt, nein, nein, das ist gar keine moralische Empfehlung, sondern das ist die Wahrheit der Sache. Dass alle diese Konstruktionen, die sich nach ihrem sittlichen Nährwert in nichts vom Herrn Jesus oder von Goethes Werther oder so unterscheiden, dass diese Botschaften nicht einfach als Botschaften daher spazieren, sondern dass sie gelten sollen als der objektive Begriff der Sache, so ungefähr. Das ist schon andererseits das, was die Wissenschaft von anderen Angeboten sektiererischer Art unterscheidet. Das Ganze aufzulösen in die Berufung auf eine höhere Instanz, also Regeln müssen her und der Mensch ist nichts, die Regel ist alles. Das auf die Tour, ganz in die Fiktion eines höheren Willens aufzulösen, das bleibt der Religion vorbehalten. Die ganze Darstellung der Welt als Bebilderung eines moralischen Gesetzes, das ganz aufzulösen in die Subjektivität des Dichters, der das mal sich so ausgedacht und an einer Lebensfigur oder sonst wem bebildert hat. Die ganze Botschaft also aufzulösen in die Autorität dessen, der sie von sich gibt. Und die Autorität ist nicht eine der religiösen oder sonstigen Art, sondern die spricht aus der Schönheit seines Werkes. Also die Botschaft aufzulösen in die gelungene künstlerische Subjektivität dessen, der sie verkündet, in die Originalität, in den Geschmack, den man an ihm findet. Gleich den Übergang zu machen, sei doch moralisch, weil dann reimt sich so gut. Das ist das Privileg der Kunst. Die Wissenschaft unterscheidet sich davon durch ihre Generalthese, all meine Botschaften sind immer noch die Objektivität der Sache. Man muss allerdings zugeben, sie leidet inzwischen heftig an diesem Unterschied. Sie versucht ihn zu dementieren, also das, was zum wissenschaftlichen Geschäft der Form nach gehört, ein Weil, ein Darum, ein Insofern sagen, das sind alles Operationen des Denkens. Sich nicht zurückzuziehen auf die pure Willkür und auf die Originalität dessen, der es verkündet, ja, an dem leidet diese Wissenschaft und in ihren philosophischen Spitzen ist sie da auch schon längst von weg. Das ist nichts als schlechte Gebrauchskunst. Aber immerhin, die Wissenschaft hat an sich da noch allerhand zu kritisieren und damit beschäftigt sie sich. Sie kritisiert an sich gerade die Verfahrensweisen, mit denen sie noch ans Nachdenken erinnert. Das gibt zum Beispiel als wissenschaftliches Ideal Ganzheitlichkeit. Das gibt's nur, das kommt überhaupt nur auf, als Gegenbild zu dem wissenschaftlichen Geschäft mal drei Sachen zu unterscheiden. Das ist das Ideal dazu, alles zu vermischen und das Wichtigste wegzulassen. Das ist dann ganzheitlich. Es gibt mitten in der Wissenschaft das Ideal, man sollte mal mehr mit dem Gefühl denken, statt mit dem Verstand, von dem man doch gelernt haben will, dass wenn man bloß ihn betätigt, man sowieso in unauflöslichen Aporien landet. Hat man doch schon beim Heidegger gelesen, Holzwege, also mehr Gefühl. Vielleicht sogar ist eine Empfehlung der Wissenschaft, man sollte mehr Hingebung praktizieren. Das ist dann das Gegenideal zu dem Willen, der sich durchsetzen will. Das ist die allgemeinste Fassung, Hingebung. Das ist die allgemeinste Fassung einer Sehnsucht nach Vorschriften. Und wenn man das alles auf einen Haufen tut, hat man feministische Wissenschaft. Es ist also so gesehen eine die Wissenschaft in ihrer gesellschaftsweiten Anwendung, also wo sie bröckchenweise jeden in seinem Schulunterricht und in seinem Studium erreicht, ist sie durchaus so etwas wie eine fortschreitende moralische Ausbildung. Nicht in dem Sinn, dass die Moral besser würde oder die Moral das nötig hätte, sondern diese fortschreitende moralische Ausbildung ist ein Vergnügen des Verstandes. Vergnügen jetzt nicht im Sinne, man hat Spaß daran, sondern das soll die luxuriöse Tätigkeit dieses Denkens kennzeichnen. Es ist das Bemühen, die eigenen sittlichen Gesichtspunkte anzuwenden, dass die Kunst des Problematisierens auszuüben. Das ist das Eigentliche, wo der Fortschritt, die fortschreitende Einweisung junger Menschen, bis sie schließlich einen Lehrstuhl haben, an dem geht sie entlang. Damit ist durchaus auch verbunden, dass mal ein Fortschritt in der Vermittlung von gesellschaftswissenschaftlichen Gedanken vorherige Selbstverständlichkeiten über den Haufen wirft. Das gibt es durchaus oft, dass ein Student, wenn er anfängt, Psychologie oder sonst was zu studieren, auf einmal meint, das wäre eine Mahnung zur Unmoral, verglichen mit den Sätzen, die er zu Hause in der Pfarrkirche immer gehört und beherzigt hat. Auch daran, ja, das ist sowas wie eine fortschreitende Ausbildung in moralischem Denken als Technik, stellt alte Selbstverständlichkeiten in Frage, aber nur um diese neuen zu schaffen. Und insofern ist es sehr passend, als unser Punkt im Ausbildungswesen, denn auf diese Weise werden Menschen nicht nur ausgebildet, sondern gebildet. Das ist der ganze Begriff der Bildung. Das Ganze zu handhaben als Mittel der Selektion, also auch diesen ganzen Zirkus, diese Bröckchen von Wissenschaften, zum Beispiel in Deutschaufsätzen zu handhaben, als Mittel der Unterscheidung, der Herstellung von Unterschieden an den aufstrebenden Nachwuchs der Nation, das braucht nur noch eine ganz kleine Metamorphose, also eine ganz kleine Umwandlung. Nämlich für diesen Zweck, damit es für das Ausbildungswesen taugt, muss die Wissenschaft sich selber darbieten als ein Stoff, an dem überhaupt sinnvollerweise Leistungsnachweise erbracht werden können. Sie muss sich präsentieren als eine Sammlung von Sachen, die, um es mal psychologisch auszudrücken, also nach einer Theorie der Verstandestätigkeiten auszudrücken, sie muss sich in einen Stoff verwandeln, der nicht dazu da ist, dass man ihn nachdenkt, dass man solche Gedankenschritte noch schon, geschweige denn die richtigen, tut in Bezug auf diese Vorschläge und diese Behauptungen. Sondern es muss vorliegen in der Form, dass man es dem Gedächtnis anvertrauen kann. Gedächtnis kommt zwar vom Denken, ist aber keins. Genau wie das Wort immer in Perfekt darstellt, Denken, Gedacht, Gedächtnis. Genauso muss das Wissen, das in diesen Gesellschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften akkumuliert wird, sich auch darbieten als eine abstrakte Vorstellung, die man im Gedächtnis behalten kann. Nur dann bekommt sie die Eignung, für Leistungsnachweise zu dienen. Und jetzt könnte ich ganz gemein sein und noch eine neue Wissenschaft anfangen, nämlich die Pädagogik, die eigentlich von nichts anderem lebt als von dem Ideal, dass alles das, was man so in sein Gedächtnis stopft, um damit Leistungsnachweise zu erbringen, das subjektiv innerlich ergreift. Aber das schenke ich mir, ich mache jetzt erstmal Schluss und wenn es noch Nachfragen gibt oder Einwände oder Technikfolgen, die ich nicht bedacht habe, dann raus damit. Also, es wird notwendig, von dem, dass die Bildung für die Aufregung ist, als eine Technik, moralische Nachdenken, eine moralische Aus, also eine Technik des moralischen Nachdenkens ausgebildet wird. Hast du gesagt, sie muss sich verwandeln, nicht etwas sein, an das man halt denkerisch erfasst, also über logische Schritte, sondern qua gedenklich abgerufen kann. Ich verstehe nicht, wieso du sagst, verwandeln, das ist mein Punkt, weil so wie was ja vorher gekommen ist, also dass ja abgeleitet worden ist, dass sie ihren Inhalt nach Moral ist und im Ausgangspunkt ihr Problem, ja, alles, was da gesagt worden ist, sehe ich nicht ein, was sie dann noch verwandeln müssen. Das ist mir nicht klar, das ist sie doch. Also ich weiß jetzt nicht, was du damit gemeint hast, dass sie uns nicht verwandeln. Ja, nimm es mal so. Sie hat nochmal nachgefragt, was heißt denn da überhaupt am Schluss verwandeln? Wenn man solche Ergebnisse der Wissenschaft meinetwegen für die Prüfung auswendig lernt, um sie hinterher zu vergessen, ist das denn nicht genau die Wissenschaft? Ist das denn nicht die Leistung, die ich vorher charakterisiert habe als die Technik des Problematisierens? Nein, ganz dasselbe ist es nicht. Und zwar liegt das an dem einen Punkt, was ich vorhin gesagt habe, unter dem Unterpunkt, was unterscheidet eigentlich Wissenschaft von Dichtung oder Wissenschaft von Religion? Sie will ja immer eine Theorie über die Gegenstände sein. Sie hat ja immer einen sehr speziellen Gesichtspunkt der Dienlichkeit oder des Interesses an einer Sache. Und die Gegenstände, die man so kennt, und gerade die, die irgendwie im öffentlichen Bewusstsein für Aufregungen sorgen, die durchzugehen und auf das jeweilige fachspezifische Prinzip des Gedankens Dienlichkeit oder diese Sache ist ein Problem, das darauf zu beziehen, das will erstmal geleistet sein. Das ist eine Denktätigkeit, die ungefähr genauso verfährt wie richtiges wissenschaftliches Nachdenken. Man muss sich die Vielfalt von Bestimmungen, die man kennt, vor Augen führen und nach einem gemeinsamen Nenner suchen. Man muss die Wirkungen, die man kennt, zurückführen auf ihre Ursache. Man muss aus Ursachen, die man kennt, die Wirkungen, auf die das schließen lässt, ableiten und so weiter. Das ist wissenschaftliche Tätigkeit, auch da. Und nur weil sie das da ist, ist diesem Denken auch was vorzuwerfen, nämlich dass es dabei dauernd Fehler macht. Dass wenn zu vielen verschiedenartigen Bestimmungen, die man vom Staat kennt, zum Beispiel das, was man aus einer Zeitung als Tätigkeit der Minister erfährt, dazu den allgemeinen Begriff zu bilden, das ist auch das Bemühen der politologischen oder der ökonomischen oder der soziologischen Wissenschaft. Diese vielen Bestimmungen unter einen Hut zu bringen und dann hinterher zu sagen, der Staat ist also. Und das also fasst alles, was man von ihm kennt, so zusammen, dass es sich daraus erklärt. Das ist wissenschaftliches Denken immer, auch da. Und diesen Wissenschaften ist ja überhaupt bloß ein Vorwurf zu machen. Sonst wäre es ja einfach bloß ein Gedankenspiel, so wie Monopoly. Und Monopoly kann man schwer kritisieren. Skat kann man auch furchtbar schwer kritisieren, weil das macht man halt so. Da hat ja auch keiner den Anspruch, dass da würde jetzt irgendwie was, ein Weltspiel aufgelegt und genauso wie im Skat würden sich Herr und Knecht im Kapitalismus verhalten. Aber für die Wissenschaft ist es ja schon die Behauptung, die geht ja nie auf in Gedankenspiel, sondern die will ja eben immer sagen, und das ist überhaupt die Objektivität des Gegenstandes. Und dabei ist ihr anzugreifen, dabei macht sie brutale Fehler. Zum Beispiel solche Denkfehler, deswegen habe ich mir das vorhin auch so, also die Freiheit genommen, das zu sagen. Das ist ein Denkfehler. Arbeit, Kapital und Boden für kommensurabel zu halten, ohne den Preis als Gesichtspunkt zu sagen und das Interesse des Käufers als den Gesichtspunkt zu sagen, unter dem sie überhaupt kommensurabel sind. Da ist die Wissenschaft auch zu widerlegen. Die besteht aus lauter trivialen Fehlern. Und die wollen natürlich auch erstmal gemacht sein. Deswegen, natürlich ist sie da zu kritisieren, aber darin, dass sie diese Sachen denkt. Wenn man so eine Formel fix und fertig vorfindet, dann muss man ja auch jemanden, der sie gerade auswendig lernt, auffordern, Mensch, lernen Sie mal jetzt eine Sekunde lang nicht bloß auswendig, sondern denk mal, was da behauptet ist. Ich weiß nicht, wenn man, wir probieren das ja schon seit Jahrzehnten, Studenten dazu anzuhalten, dass sie gewissermaßen mal den Schritt zurückgehen von dem, was sie als Resultat vorfinden und binsen es schlecht und recht für den Zweck der Klausur, das mal anders zu nehmen, nämlich wirklich als das Resultat eines wissenschaftlichen Gedankens. Ja, es gibt so Konjunkturen auf der Welt, da ist der Professor der Einzige, der überhaupt noch bereit ist, seine Sachen für einen Gedanken zu halten. Während sämtliche Studenten das für so etwas Ähnliches halten wie eine englische Vokabel. Um die englische Vokabel kannst du auch schlecht diskutieren. Da gibt es aber auch nichts, eine Vokabel ist nicht das Resultat eines wissenschaftlichen Denkprozesses, es sei denn, es ist so eine schöne Vokabel wie Technikfolgenabschätzung. Also verstehst du, es gibt schon einen Unterschied zwischen der Verfertigung falscher Gedanken, bei denen man Leute erwischen muss und sie darauf aufmerksam machen muss, Vorsicht, hier machst du einen Fehler. Und wenn du nicht aufhörst damit, kommt gleich ein Karton. Oder ob einer sich zu der ganzen Welt der Wissenschaft stellt als einer Vielzahl von Vokabeln quasi, die er auswendig lernt. Und das Letztere, das ist eben wirklich nicht die Schuld des Einzelnen oder irgendwas furchtbar Pflichtvergessenes in dieser Gesellschaft, sondern das ist gerade die Forderung des Ausbildungswesens. Denn nur wenn man sich so zum Wissen stellt, kriegt man das überhaupt hin, Leistungsnachweise an ihm zu führen. Dann kann es sogar ein Hilfsmittel sein. Man hat diese Wissenschaft durchschaut, man hat sich mal einen dieser Gedanken selber verfertigt. Das kann für die Prüfung ein Hilfsmittel sein und es kann das absolute Desaster sein, wenn der Professor gerade auf einem ganz anderen Weg zu diesem Schwachsinn gekommen ist. Dann fällt man halt damit rein, weil man seine Ableitung nicht reproduziert hat. Aber das ist genau der Unterschied und den gibt es schon. Also die Verfertigung falscher Gedanken und ihre Zurichtung als Material für sowas wie eine Leistungskonkurrenz. Das sind schon noch zwei verschiedene Sachen. Und es kommt nur in einer Hinsicht auf diesen Unterschied an. Nämlich an auswendig gelernten Prüfungsergebnissen kann man jemanden schlecht kritisieren, wenn es einem nicht gelingt, ihn dazu zu veranlassen, dass er das, was er da gelernt hat, für einen Gedanken hält. Verstehst du, das ist doch schon die Schwierigkeit. Es gibt lauter geronnene Theoriestücke und von denen glaubt überhaupt niemand mehr, dass das sowas wie ein Gedanke wäre. Das steht einfach so da, das ist wie eine Ausdrucksweise. Und das ist, also da hat die bürgerliche Wissenschaft viele Siege zu verzeichnen, dass sehr vieles von ihren falschen Gedanken, die mal das Spitzenergebnis einer angestrengten Forscherkarriere waren, dass die für den bürgerlichen Verstand richtig zur Redeweise geworden sind. So dass man gerade sagt, ja so ist es doch. Reiz und Reaktion war mal eine Riesenerrungenschaft einer ganzen Behaviorismus-Schule in der Psychologie. Heute können schon sechsjährige Schüler sagen, ja wenn mein Lehrer mir keine Reize gibt, kann ich nicht richtig reagieren. Und er denkt sich da nicht groß eine Theorie dabei. Also das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit, Leute immer erstmal darauf aufmerksam zu machen, was sie sich eigentlich bei dem, was sie so Tag aus Tag ein reden und denken, was da alles schon an Fehlern drinsteckt. Jetzt war es halt mal bloß das Wort Technikfolgenabschätzung. Ja, wir müssen Schluss machen, also raus.